Und wenn ich einen Dollarschein hätte für jedes Ding, das ich getan habe, gäbe es einen Berg aus Geld bis hoch zu meinem Kinn gestapelt. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Hallo, guten Abend. Jo, Haufen Geld nehme ich auch. Guten Abend. Ja, und auch guten Abend, Herr Maaßen. Schön, dass Sie Zeit hatten, heute bei uns vorbeizugucken. Was? Ist, der ist nicht gekommen. Hast du Ich den höre gerade, der eingeladen? ist nicht gekommen. Ach Mensch. Ja. Ja. Wir haben gesagt, gegen diesen Stream, der immer um 18 Uhr ist, am Sonntagabend. Ja. Und dann hat er den falschen gewählt, Ach so. offensichtlich. Ich verstehe es auch nicht. Da muss er uns doch noch aus seiner ehemaligen Arbeit kennen. Das ist doch von Gamergate. Vertritt er heute den Na, Schlomo? bestimmt. Macht der Maaßen heute den Schlomo? Ja, da Ja, muss man schon den hoffentlich. Hut ziehen vor dem Coup. Also jemanden nach so einer Aktion da reinzuholen, der das dann auch noch ein bisschen beurteilen kann und was dazu sagen kann, ist natürlich nicht schlecht. Aber wir versuchen trotzdem mit den 12 Zuschauern, die wir heute haben, werden einen lustigen Abend. Nee, 73, also ihr lasst euch nicht lumpen. Finde ich gut. Kommt schon auch. Was hast du uns denn heute Schreckliches aus der Woche mitgebracht, Chris? Ja, also erstmal habe ich hier in Kanada die Vielfalt und da gibt es hier so ein Wissenschaftsmuseum, Science Center. Und das ist jetzt alles durchgeregenbogend, wie man hier sieht. Also sie haben da den ganzen Boden angemalt und den Eingang. Und da sehen wir auch diese zwei Federn. Das steht für dieses Two-Spirit von den Kanadiern. Das sieht so fucking kitschig aus. Ich meine, macht halt entweder irgendwie so eine Flagge mit Farben oder mit solchen Symbolen. Aber was, irgendwann wird da halt alles Mögliche drauf sein. Ja? Nike und keine Ahnung, irgendwie noch Sponsoren und so. Ihr habt alle keinen Geschmack und keinen Stil. Dann gibt es hier ein queeres Periodensystem, das man sich im Ach, das Gift Shop sind, kaufen kann. okay, Wie? hi, sechs hier, xe. Them, fuck you und natürlich PR 59, das Breitelement. Was ist Genau. das in Wirklichkeit? Ich bin nicht so gut in Chemie gewesen. Boah, Musste PR man weiß ich auch rechnen. nicht. PB hätte ich jetzt noch gewusst. Ja. 20 Dann hier Dollar. so Was Tassen genau ist mit. dieses Hi-Him-Ding? Ist das ein Schlüsselanhänger oder was? Gute Frage. Kannst du Sehe noch ich mal ein jetzt auch bisschen nicht. hochscrollen, Und wie das man ist auch das nicht mal mehr im erkennt? Science. Kennt Ich man meine, das das oder ist ein so? Bildschirm, das Ach so, okay. Screenshot. Das sind jetzt Sachen, die man im Science Shop kaufen kann, ja? Im Wissenschaftsladen, Genau. ja? Toll, das passt ja gar nicht Queer zusammen. Animals and Plants Coloring Oh Book. nein. Haben die das getestet, dass die Tiere, Ja. die da Modell gestanden haben. Oh, guck mal, eine Uniform für deine Uniform. Kannst du jetzt so einen schönen Aufnäher haben. Kannst du gleich neben deinen Kragenspiegel irgendwo anbringen. The Queeriodic Table. The fucking Queeriodic Table. Elemente jetzt auch schwul. Hier zuerst gehört. Ich meine, wo hört ihr auf? Was ist euer Endgame? Alles ist queer. Steine sind queer. Oder was? Reicht euch nicht, die Frösche schwul zu machen? Alter Schwede. Ja, Ja, und sie sagt nochmal. halt, was ich wichtig fand, was sie am Anfang gesagt hat, Taxpayer-Funded Institution. Ja. Also dieses Das war das Problem. Science-Museum wird wie das queere Berliner Verkehrsmuseum in Zukunft dann auch von uns bezahlt. Beziehungsweise in dem Fall von Ja, Kanada. bei dem Verkehrsmuseum. Oder nee, das war Technikmuseum, was du meinst. Technikmuseum war es Ja. so. Ja. Verkehr ist dann in Zukunft da drin. Der Ja. ganzen Queerness. Ja, das hatte ja wenigstens noch nicht so diese Außendeko. Das ging ja noch. Im Endeffekt. Ja. Und das hier ist auch aus Kanada, ist hier ein längerer Thread, wo hier verschiedene Beispiele aus kanadischen Schulen sind. Wie sie sagt, Exhibit A to Z, dass niemand eure Kinder indoktriniert und lauter solche ja, kulturmarxistischen Ideen hier. Wheel of Power. Ich dachte, das Wheel of Power wäre das Ding gewesen, was Conan am Anfang vom ersten Film gedreht hat. Okay, man lernt immer was dazu. Nobody is indoctrinating your kids. Ja, Ja, das Gender ist halt nicht Identity. Nur irgendwie queer, sondern es ist halt das komplette identitätspolitische Ding von wegen, die einen sind besser als die anderen und die einen sind in der Gesellschaft irgendwie, haben eine größere Stellung und so. Ja, aber es ist ja auch nicht an den Schulen, ne? Wie es immer heißt. Ja, ätzend. Race, Kinder zum Lessing. Ja, nicht übertrieben. Elementary School, Lesbianism and Bisexuality, Elementary School, Grundschule. Aber wichtig sowieso, wofür müssen die Kinder das wissen? Das ist echt irrelevant. Alter, ihr macht die Kinder alle kaputt. Ja. Nobody's indoctrinating your kids. Ich, also Identity Wheels, oh mein Gott. Male, Green, Canada, Atheism, Male, Basketball, Canada, straight. Oh Gott. Da ist es wieder, das Genderbread. So. Gingerbread, Genderbread. Oh, Französisch wird hier gesprochen. Oui, es ist Kanada. Das ist recht schwul. Be aware of what makes you different. Be aware of your own biases. Think about your own privilege and power. Liebe Schüler. Kinder. Liebe Kinder, denkt über eure Macht nach, die ihr über die Menschen habt. Grundschule. Be aware of differences. Choose to be inclusive. Choose to be inclusive ist auch wieder so ein Sektenlänge. Celebrate youth, kenne ich. Von Rick Springfield. Ja, genau. Das nicht jetzt celebrate you mit ihr Gender-Fascho-Flagge. Normalize asking for pronouns. Normalize being hit by reality in the face. Was sollen diese Leute, Liebling, die aus den Schulen kommen? Das habe ich am liebsten. God, the original, they, them. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Diese Leute wachsen so weit von allem Denken auf der Welt. Katholische Schule, katholische Hochschule, meine Fresse. Ja, katholisches Gymnasium ist das ja quasi. Okay, ja. Genau, Gott, der Original, they, them, ja. Loves trans people. Ja, sicher, Gott liebt alle Menschen. Natürlich. Ne, warum nicht? Aber das macht sie nicht zu Frauen, wenn sie vorher ein Mann waren. Gottes Liebe. Das ist leider noch nicht passiert. Aber ich denke, man kann als Transmensch auch heilig gesprochen werden, wenn man irgendwie eine spontane Geschlechterwandel nachweisen kann. Wie so ein Clownfisch. Ja, das könnte das sein. Wäre es mal angebracht. Ally. Ally, oh mein Gott. Das ist schon mal Z, wow. Was ist da, was zum Fick ist das da rechts? Gott sei Dank ist das Beweisstück Z. Ich hoffe, es geht nicht noch. Ah, nee, jetzt kommen noch Replies. Es war nur von A bis Z. Ja, ist doch schön. Habt ihr Kinder, liebe Zuhörer? Schickt die nicht nach Kanada. Aber wie wir alle wissen, ist das bei uns auch nur zwei Türen entfernt. Wenn man sich dort beschwert, ist Kanada oder über das. Sie sagen sie immer, what are you about? Das ist dann Hassrede oder kommst du dann in den Knast oder so, ne? In Kanada jetzt demnächst. Wie war das dann nochmal bei denen? Ja, noch hatten wir noch letztens irgendwie bis zu lebenslänglich. Ja, und von hier vorausschauend oder so, ne? Dieser Mammon mit seinem Magazin, der wird morgen sicher was ganz Schlimmes posten. Den fangen wir lieber mal sofort weg. Halle Davidson. Harley Davidson hat einen in Deutschland geborenen Chef. Und es gibt einen Influencer, der sich jetzt dagegen aufgelehnt hat, gegen den Verein, weil die nämlich, also der Chef heißt Jochen Zeitz und Starbuck ist der Influencer. Und der hat gegen die Diversity Inclusion Equity Programm von Harley Davidson Stimmung gemacht. Und auch hier gegen Tractor Supply und John Deere, spricht sich das so aus? John Deere. Ja. Okay, die hat er auch schon ins Visier genommen, wie hier bei der Frankfurter Allgemeine steht. Und das Schönste ja der ganzen Sache war, der Taliban der Nachhaltigkeit. Das ist irgendwie die Selbstbezeichnung von diesem CEO von Harley Davidson, dem deutschstämmigen. Er nennt sich selbst den Taliban der Nachhaltigkeit. No. Und Starbucks sagt, das ist immer ein anderes Wort für Wokeness. Nachhaltigkeit. Und da hat er recht, der gute Mann. Ja, ich schon, ja. Ja, mir würde das reichen, wenn Harley Davidson etwas weniger rückständig wäre. Weiß nicht, ob die woke sind, ist mir nicht Latte. Ja, rückständig, genau. Inwiefern? Ja, mit der Technik. Ja, 100 Jahre alte Scheißtechnik ist das. Okay, ja, steht ja auch drin, dass sie kein Geld mehr machen, so richtig damit. Ja, kann ich mir vorstellen. Mit den... Und die Elektromotorräder, die sie auf den Markt geworfen haben, die sind horrend teuer, einfach nur. Okay. Einfach nur teuer, ja. Und machen wohl auch nicht viel Spaß. Ja, und Starbucks sagt, er verlange nicht, dass Unternehmen konservativ würden, sie sollen nur aufhören, soziale und politische Botschaften zu verbreiten. Aber das ist halt auch saudumm von Harley Davidson. Wer sind die Leute, die sich eine Harley Davidson kaufen? Ja. Das sind Leute, die sind schon ein bisschen älter, ja, die haben gut Geld verdient und erfüllen sich dann einen Lebenstraum. Irgendwie mit der Harley Davidson rumfahren, einmal Route 66 oder so ein Scheiß. Dass die halt nicht die Regenbogengesellschaft sind, hätte Harley Davidson klar sein können. Genauso wie vielen Spielefirmen und Filmfirmen und so weiter und so fort. Aber anscheinend geht es immer erst mit Schmerzen bei den Firmen heutzutage. Ja, vielleicht haben sie ihre Kundschaft für Mitläufer gehalten oder so, die da eh alles mitmachen oder so. Und gar nicht so explizit die einzelne Thematik abgeprüft. Oh. Würde ich mir auch noch vorstellen. Aber ja. Ja, der Chef von Puma war der auch schon. Kaufern Yamaha und Suzuki und Kawasaki. Hat in seiner Karriere immer wieder für Unternehmenspolitiken geworben, die Gewinnstreben mit Nachhaltigkeit versöhnen. Ja, ist ja plötzlich nichts drin zu sagen. Also diese Vorstandsvorsitzenden, die man so rumreicht, die haben alle ihre Maschen. Ja, der Lopez ist ja zum Beispiel bei Krupp mittlerweile. Der war doch früher auch bei VW, ne? Hat er da schon VW-Schwierigkeiten gemacht, jetzt macht er eben bei Krupp dieselben Schwierigkeiten. Nur für Männis Propaganda. Das hier ist eine Zuschauereinreichung bei unserer Meldestelle für Kulturmarxismus. Ah. Und von Paul Tessy und Forbes. Und es geht um Black Myth Wukong. Das neue Spiel, was ja ziemlicher großer Erfolg geworden ist auch. Der Mars schon gesagt, dass schon diese. Es sind schon bei 10 Millionen verkauften Einheiten. Genau, und hier gab es jetzt eine E-Mail, die hat sich als echt herausgestellt. Also die Hersteller haben, wenn jetzt irgendwelche Streamer oder so darauf Zugriff haben wollten vorab, dann haben die gesagt, ja, könnt ihr kriegen, aber bitte folgende Punkte bedenken. Und da haben sie ihnen geschrieben, Do's, enjoy the game. Also viel Spaß mit dem Spiel. Und dann gibt es noch ein paar Don'ts, nämlich Do not insult other influencers or players. Also legt euch nicht mit den Spielern oder mit anderen Leuten, die das spielen, an. Do not use any offensive language, humor. Also ja, macht keine guten Witze oder so. Do not include politics, violence, nudity, feminist propaganda, fetishization and other content that instigates negative discourse. Also nichts machen, wo wir irgendwelche negativen Sachen irgendwie haben, die sich auf unser Spiel abfärben. Mit anderen Worten, das genaue Gegenteil von den in Amerika vorherrschenden Marketingaktionen mit irgendwelchen Influencern, wo es fast nur um irgendwelchen Feminist-Propaganda und Asakon. Ich finde es auch schwierig, mit einem Thema nicht anzuecken. Also selbst wenn du über Fußball redest, kannst du das schon beim gegnerischen Fan irgendwie sozusagen am Ecken. Wenn er denn nicht dein Verein ist oder so. Und ich meine, es geht hier um einen Vorabzugriff, ne? Und da würde ich mir als Firma auch ausdenken, dass ich halt eben entweder sowieso schon, also Kotaku zum Beispiel nichts gebe oder Polygon, würde ich von vornherein nicht machen. Und die anderen, die kann ich ja nicht alle so durchwetten, dass ich nicht doch jemanden dabei habe, der dann wieder anfängt von der üblen Misogynie und was weiß ich, die dann im Spiel drin ist. Und dann verbiete ich denen das einfach, finde ich schon in Ordnung. Sobald das mit dem Embargo oder mit dem Vorabzugriff vorbei ist, dürfen die ja reden, was sie wollen. Aber ich würde mir den Launch auch nicht von irgendwie ein, zwei Arschlöchern versauen lassen, die dann wieder die alte Feminismusgeige spielen. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Ich finde die, also die unteren beiden, die jetzt noch kommen, finde ich eigentlich schlimmer. Aber auch da muss ich sagen, muss ich das halt in dem Vorab-Stream für Black Myth Wukong besprechen. Oder? Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Eher Do not Thema. Use trigger words such as quarantine or isolation or COVID-19. Do not discuss content related to China's game industry, policies, opinions, news, etc. Free Taiwan! Oh, Entschuldigung. Hongkong. Ja, also wie sie hier schreiben, das wurde nicht zu Journalisten geschickt, weil da hatten sich wohl schon diverse Journalisten aufgeregt und gemeint, ja, das 3 ist fake, wir haben ja so eine E-Mail gar nicht bekommen. Und das ging wohl nur an irgendwelche Streamer und so. Ja. Und die behaupten jetzt alle, es gäbe so wenig Frauen in dem Spiel. Und die Leute, die es schon durch haben, sagen, ja, hab da wohl nicht das Spiel gespielt, so richtig. Ja. Aber nicht spielbar, ne? Nee, spielbar nicht, aber das ist ja auch jetzt nicht, also das ist ja noch schöner, wenn wir jetzt auch noch das erwarten. Nee, lass mal. Ja, woher wollen die denn wissen, ob der Werwolf sich nicht auch als Werwölfin fühlt, zum Beispiel? Weiß man nicht. Ich weiß, manchmal erkennen die von außen Frauen, manchmal nicht. Weiß noch nicht, was da die Gesetzmäßigkeit ist. Nee, gibt es wahrscheinlich keine. Nach Gefühl. Ich erkenne aber einen Mann, wenn ich einen sehe. Und hier haben wir einen 10 Jahre alten Post von Adam Baldwin. Oder fast 10 Jahre noch, zwei Tage. In zwei Tagen verjährt es sich zum 10. Mal. Dieser Tweet hier mit dem der Adam Baldwin dem GamerGate seinen Namen gab. Und diese zwei Videos, die er verlinkt, die waren vom Internet Aristocrat. Ja. Wurde ja als Mr. Metacore irgendwie bekannt. Ja. Hat er nicht aufgehört oder so? Ja, der soll ja irgendwie krebskrank sein. Oh. Aber ich höre immer noch wieder, dass er sich ständig äußert zu irgendwelchen Sachen. Okay. Gute Besserung. Ja. 10 fucking Jahre. Ohne diesen Tweet gäbe es uns nicht in der Form. Achso, und in den Videos hat der Metoko oder was dann über die Soul-Post berichtet oder was? Mhm. Das ja, war dieses Five DMC, Guys, Burgers also and Fries. Genau, es ist ja so gelaufen, dass dieser Soul-Post wurde veröffentlicht und dann hat ja dieser Mann, den Matt, der hat ja so ein Video darüber gemacht und sie hat das mit DMCA wegstriken lassen. Und das war ja dann dieser Moment, wo dann erst recht viele Leute darauf aufmerksam geworden sind, die sich vorher gar nicht damit beschäftigt hatten. Ja. Und das hat das alles so ins Rollen gebracht und darum ging es auch bei den ersten Videos, ja. Und mit, ja. Und wann waren die Artikel? Die waren einen Tag später, glaube ich, oder? Mhm. Ja, weiß nicht, ich glaube, kann sein, dass es schon am 28. losging. Ja. Ich meine ja, die kamen ja eigentlich alle am gleichen Tag. Die ganzen GEMAS-ADET-Artikel sind das, von denen wir reden. Auf diversen Medien. Gamers don't need to be your audience. Genau, verschiedene Artikel, die alle diesen ja, Thema genau. hatten. Gamers don't have to be your audience. Gamers are over ist am 28. August, genau einen Tag später. Außerdem Chris Plantys An Awful Week to Care About Video Games. Am 29. gab es Casey Johnsons The Death of Gamers and the Women Who Killed Them. Dann gab es am 28. noch Devin Wilsons A Guide to Ending Gamers. Dann gab es am 28. Luke Plunkett's We Might Be Witnessing the Death of an Identity. Am 28. gab es auch Joseph Bernsteins Gaming is Leaving Gamers Behind. Genauso erschien am 28. Patrick O'Rourke's Sexism, Misogyny and Online Attacks. It's a Horrible Time to Consider Yourself a Gamer. Außerdem Arthur Chu's It's Dangerous to Go Alone, Why Are Gamers So Angry, 28. August. Dan Golding's The End of Gamers, 28. August. Mike Pearl's This Guy's Embarrassing Relationship is Killing the Gamer Identity, am 29. August. Dan Sates' Why Gamergate is a Lie, Gamers Need to Start Telling Themselves, am 2. September. The Gamergate, the community is eating itself, but there should be room for all. 3. September. Und ja, das war's so. Gibt noch ein paar andere Sachen. Also Misogynistic Trolls Drive Feminist Video Game Critic from Her Home und so weiter und so fort. Genau, in Deutschland gab es den ersten schon ein paar Tage vorher, noch mit der Quinspiracy. Und zwar von Chris Köfer bei Weiß Motherboard. Das war die erste, die in Deutschland über den Kram geschrieben hat. Eine von den, ich glaube, Missy Magazin-Leuten. Ja, bis zur ersten ernstzunehmenden deutschen Quelle für Gamergate sollte es noch bis August 2015 dauern. Gamergateblog.de. Ganz frech geplagt hier. Da gibt es auch einige Besprechungen von den Gamers Adet-Artikeln und noch mehr Hintergrundmaterial. Oh, mein Lieblingscomic. Habt ihr gesehen, er hat wieder ein neues Panel gezeichnet, ne? Für den Comic mit den Zeppelinen. Diesmal hat er ein schön großes Panel, wo die alle runterfallen, die Zeppeline mit verschiedenen Aufschriften, weil der Comic ist immer größer geworden. Da ist jetzt Gawker und dann gibt es einen Buzzfeed-Zeppelin und das und jenes und weiß und er musste den immer ergänzen und jetzt hat er keinen Platz mehr. Und hier haben wir aus der Kotaku in Action Subreddit, wenn du mal da oben auf diesen Thumbnail klickst, dann dauert es wahrscheinlich einen Moment, aber dann sollte sich der Text öffnen, über den ich sprechen möchte. Und zwar ist der von Activision, ja, jetzt musst du ein bisschen runterscrollen, dann kann man den Text zumindest sehen, leider das Activision-Logo nicht, aber ich versichere euch, im Original ist es da. Ah, oder so. Activision Inclusive Growth Newsletter vom 16. August. Und das ist schon ein bisschen, ja, wir werden sehen. Also, wir haben tolle Neuigkeiten. Ja? Und wir nennen jetzt unsere Abteilung Diversity, Equity and Inclusion, heißt jetzt Inclusive Growth. Also inklusives Wachstum. Um die dynamische und strategische Arbeit unseres Teams besser zu zeigen und Inklusion und Equity, also Gleichstellung, zu allen Leuten zu bringen, zu unseren Spielen, zu unserer Spieleentwicklung und in die kreativen Prozesse durch das ganze Business. Ja. Und dieser Wachstum kommt aber nicht mehr raus, oder? Dieser Wechsel zu Inclusive Growth zeigt also besser unsere dynamische und wunderbare Publikum hier, unsere Audience, das unsere Spiele heute spielt und stellt sicher, dass wir richtig wachsen mit unserer Community. Ihr habt schon gesehen, was mit den Broken-Scheiß-Spielen passiert, oder? Jetzt gerade Dustborn, das große Flaggschiff, das halt abstinkt ohne Ende gegen Black Myth Wukong. Ich meine, die sind nicht wirklich vergleichbar, die Spiele, aber so ein Hundertstel der Spielerzahlen oder ein Tausendstel wäre schon schön gewesen. Nicht mal das schafft ihr. Ja, und dass diese Veränderung, die betrifft natürlich nicht unsere Grundwerte, dass wir weiterkämpfen für Diversity, Equity und Inclusion. Ne? Das ist wichtig und das ist kritisch für unsere Unternehmenskultur. aber das ist einfach nur eine bessere Abbildung unserer strategischen Mitarbeiter und unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten, während wir halt in die Zukunft blicken. Was? Es ist so, ja, man nimmt dieses DEI da weg, weil man gemerkt hat, das ist scheiße, die Leute kotzen, wenn sie das sehen, die kaufen mein Produkt nicht und jetzt nennen wir es einfach um und hoffen halt, dass sie, was weiß ich, Fructose-Glucose-Sirup nicht für Zucker halten. Da steht ja jetzt nicht mehr Zucker, da steht ja was anderes, dann denken die Leute vielleicht, da ist gar kein Zucker drin. Das ist doch cool. Kaufen sie unserem Zeug mehr. Fett werden sie trotzdem. Genauso wie wir ihnen trotzdem weiter ins Gehirn scheißen mit unseren Spielen. Wunderbar, wie schön, dass ich von Activision wirklich fast nichts brauche. Also. Ja, sie scheinen sich so als Spielball der Bedingungen oder so zu verstehen, wo sie immer alles erfüllen müssen. Also woke sein und dann aber auch wieder nicht woke sein und so. Das ist natürlich keine klare Linie, ne? Jo, der Telegram-Chef Pavel Durov wurde festgenommen in Frankreich. Ja, wohl wegen DSA, also Digital Service Act, wegen Verstöße. Aber es war auch noch was anderes in dem Artikel zu lesen. Das haben sie ihm da vorgeworfen. Lass mal gucken. Lass nochmal gleich. Justiz wirft Durov vor, zu wenig zu unternehmen, um gegen den Nutzen seines Messenger-Dienstes für kriminelle Aktivitäten vorzugehen und nicht mit den Ermittlungsbehörden zu kooperieren. Ja, das ist wohl so. Die russische Botschaft hat sich angenommen des Falles bereits, heißt es, von der russischen Nachrichtenagentur. Sie haben sofort Schritte unternommen, die in einer solchen Situation notwendig seien. Ich weiß nicht genau, der hat einen russischen Pass und einen französischen wohl. Deswegen intervenieren die da. Den Sendern TF1 und BFM-TV zufolge haben die Behörden Vorermittlungen gegen Durov eingeleitet, wegen des Verdachts, er habe sich durch fehlendes Eingreifen und unzureichende Kooperation mit den Ordnungskräften des Drogenhandels, Betrugs und Vergehen in Zusammenhang mit Kindesmissbrauchsstufen mitschuldig gemacht. So, der hat nämlich mitgemordet praktisch, so, ne, mitgemessert oder so. Laut TF1 könnte noch am Sonntag ein Ermittlungsverfahren gegen Durov eingeleitet werden. Ja, das finde ich auf jeden Fall schwer übertrieben, ihm da solche Dinge anzuhängen, was die Leute sich da auf seiner Plattform verabreden. Aber ja, so ist momentan die Situation halt. Wie gesagt, der Digital Service Act, irgendwelche angeblichen Verstöße kommen da noch dazu. Telegram ist ja wirklich auch die letzte Stelle, wo man auch diese ganzen Videos kriegt, die sonst überall gelöscht werden und so, ne? Also. Lustigerweise wollten die Russen das ja ursprünglich auch mal sperren, haben es aber nicht hingekommen. Nicht hinbekommen ist ja ein gutes Zeichen, ne? Ja, was, also kann man schon dadurch, dass man eine Plattform irgendwie ist hinstellt, dass man zum Mitschuldigen wird. Warte ich mal ab, was die französische Justiz da wirklich dann draus macht. Ja, so gesehen, also wenn man das jetzt auf das Stadtfest mal in Solingen übertragen würde, dann wären die Stadtfestverantwortlichen da mitschuldig, ne? Die müssen, hätten das denn. Die haben das Fest veranstaltet, ne? Klar. Die haben ja die Plattform geboten praktisch. Und sind Glaubbetreiber des Asylheims. Ja. Oh. Ja, aber das ist eine alberne Argumentation halt. Ne? Ja, wir bleiben bei Ethik im Spielejournalismus. Nenne ich hier Spielejournalismus nicht, aber Ethik im Journalismus. Der Konstantin Kissen hat hier ein Telefongespräch aufgenommen, was er mit einem Journalisten von NBC geführt hat. Und da ging es um Elon Musk, nämlich hatten die beiden sich irgendwie bei X unterhalten hier, der Konstantin Kissen und Elon Musk öffentlich. Und da ging es um die Gefahr eines Bürgerkrieges in Großbritannien mit diesen Ausschreitungen da der letzten Wochen. Und dieser NBC-Journalist, also aus Amerika, der meinte dann halt so, ja, wie schätzen Sie denn das jetzt ein? Und so weiter und so fort. Und er wollte halt dieses ganze Gespräch so in die Richtung bringen, dass Elon Musk in Wahrheit sich nicht fragt, ob es einen Bürgerkrieg deswegen geben könnte, sondern dass er den haben will. Und dass er damit halt irgendwie sagen will, dass Migranten, wie er sich immer ausdrückt, also dies und das. Und er fragt ihn halt so, also Konstantin Kissen so, ja, wie viele Migranten wären denn richtig und so. Und der Kissen sagt immer so: Warum reden Sie von Migranten? Irgendwelche Portugiesen oder so, die machen hier nichts. So. Na, das so. Und ich bin auch ein Migrant und Elon Musk ist auch ein Migrant. So wollen Sie etwa jetzt damit behaupten, dass Elon Musk irgendwie Bürgerkrieg anzetteln will oder irgendwie dafür ist, dass irgendwelche Migranten irgendwelche Bürgerkriege anzetteln oder irgendwelche Leute Bürgerkriege gegen Migranten anzetteln oder irgend sowas. Und dann sagt der Typ so: Er hätte ja mit dem Experten gesprochen von einer Nein. Universität. Wahnsinn. Und der hat ihm gesagt, das könnte so eine Art Dokusse sein, dass man sagt, ja, einen Bürgerkrieg. Und das würde also bedeuten, dass man einen Bürgerkrieg haben will. Und der Kissing macht ihn dann richtig zur Schnecke. Und meint dann so, ja, wie kommen Sie darauf? Das ist doch eine total idiotische Behauptung und so, ja. Aber das sind die Leute in unseren Universitäten, ja. Die machen so idiotische Behauptungen. Hat er geschrieben, Riot oder was ist inevitable, also unausweichlich oder was? Ja, wenn es so weitergeht, dann ist ein Civil War unausweichlich, ja. Kann ich auch nicht wirklich einen Wunsch danach erkennen. Inneren, weiß ich nicht. Nee. Ja, Ja, aber aber die das ist doch mal Experten, wieder die wissen wieder Bescheid. das alte Spiel, das ist Projektion. Ja. Ja, wenn ich sagen würde hier als Anti-Farm-Man, wir brauchen einen Bürgerkrieg oder das gibt einen Bürgerkrieg, dann ja, dann hoffen die, dass sie nach diesem Bürgerkrieg ihren Scheiß durchsetzen können. Wenn er das sagt, habe ich eher das Gefühl, dass er damit meint, so Scheiße, wenn ihr da nicht irgendwie langsam mal Die Kurve kriegst du, dann eine Kurve kriegt, eskaliert dann geht's mit dem Land an den Kragen, nicht? hm. Aber gut, ich glaube, in diesen Köpfen, es gibt wie das Trump-Derangement-Syndrom, gibt es inzwischen auch ein Absolut, ja. Elon-Derangement-Syndrom. Ja. Ja. Thunderfoot ist ja auch so drauf. Der denkt ja auch, Elon Musk wäre irgendwie, was weiß ich, aber halt, ja, er glaubt ihm nicht, was er sagt, auf jeden Fall. Er sagt ja auch jede Menge Quatsch, also. Ja, das mag ja sein, aber er sagt halt auch, ich habe das gemacht, weil ich die Meinungsfreiheit irgendwie schützen will. Und das zum Beispiel nehme ich immer. Ja, ist ja auch so unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Ja. Motivationen, ne? Genau. Genau, und aber könnte es vielleicht sein, dass es so eine Art Narrativ ist, was wir hier gesehen haben, weil wir haben ja nämlich auch von ZDF heute die Macht von Elon Musk. Ein Video, was eigentlich an dem Tweetrand klebt, den Mammon eingereicht hat, aber ich dachte, wir schauen uns direkt das Video selber an. Oh ja. Hier vom Heute-Journal. Und ich würde mal vermuten, ich habe es noch nicht angeguckt, aber mein Tipp ist, dass das vielleicht in eine ähnliche Kerbe schlagen wird, denn es beginnt direkt mit Donald Trump. Look what happened. Die Schüsse von Butler, Pennsylvania, waren noch nicht verhallt. Da ließ er die Welt wissen, dass nun auch er zum Trump-Lager gehört. Elon Musk, Genie, Krösus, Selbstdarsteller und selbsternannter Weltverbesserer, tat, was die Chefs aus Silicon Valley sonst vermeiden. Er legte sich politisch fest. In gewisser Weise ist es sehr riskant für Elon Musk, sich so sehr auf Donald Trump festzulegen. Oh. Aber seine Entwicklung, man könnte auch sagen, Radikalisierung in den letzten Jahren war schon vorher erkennbar. Alter, Denn was Mr. macht der X Lobo ventiliert da? immer öfter rechte Was ist Verschwörungs. seine, was ist die Kompetenz, die Lobo Ja. mitbringt, um über Musk zu reden? Das ist so typisch. Das sind wir diese weißen Strukturen im Fernsehen. Da denkt dann der weiße Redakteur, denkt, den könnte ich mal anrufen. Was macht der Musk? Der macht was mit Internet. Sascha Lobo. Ja? Und so hat dann hier unsere Esra Karakaya keine Chance, jetzt vielleicht gefragt zu werden. Traurig, traurig. Unser Stream Ja. von Donnerstag heißt übrigens in der Westentasche des Westens und ganz zufällig handelt er von einem Vortrag, den die besagte Esra Karakaya gehalten hat. Nichts für schwache Nerven. Ja, ich habe diese Woche auch wieder sehr viele Zuschriften bekommen, dass es die Leute nicht bis zum Ende ausgehalten haben. Weiter, ja. Also, wie gut, dass wir da nicht von leben müssen, von diesem Zeichen. Ja. Ansonsten picken wir uns auf jeden Fall die falschen Sachen raus. Weiß doch nicht mal meme-mäßig lustig oder so, wie irgendwelche Genderwissenschaftler, die immer Ents sagen oder sowas. Da kann man echt gar nichts draus machen. Und mit dem Wingo, Spaß hat sich bei der Republika doch eh ziemlich erledigt, oder? Der Wingo merkt an, dass selbst ernannter Weltverbrecher halt ziemlich lustig ist, wenn es von Mitarbeitern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kommt. Ja, das stimmt. Das ist absolut so. Das ist eine gute Anmerkung. Mythen, etwa zum großen Bevölkerungsaustausch, nickt antisemitische Hetze ab und stichelt, wie unlängst bei den Krawallen in Großbritannien. Nickt antisemitische Hetze ab. Nein, er hält einfach den Kanal für Gespräche offen. Ich brauche diese ganzen Leute auch nicht. Aber ich möchte auch nicht, dass sie verboten bekommen, irgendwie. Ja, und was sie damit ja wieder meinen, sind ja so Sachen, dass man sich über den Soros aufregt und so. Die meinen ja nicht wirklich, meinen ja nicht die Pro-Palästina-Crowd oder so. Ja. Die meinen sie ja noch nicht mal. Hat wieder jemand Globalismus geschrieben auf Twitter oder was? Oder Globalisten? Schon klar. Sei ja nun ein Bürgerkrieg unausweichlich. Dazu verhilft er Politikern wie Björn Höcke zum großen Auftritt. Tatsächlich hat Elon Musk die Plattform X. Der große Auftritt. Man, also wenn der, Musk der große wusste, Austausch der ist böse, ist, ey. Der große Auftritt ist gut, oder wie? Ja. Also, ja, und der große Auftritt besteht aus einem Kommentar unter irgendeinem Tweet, wo 30.000 andere Kommentare darunter sind. Das ist der große Auftritt. Früher Twitter umgebaut, sodass sie mit verschiedenen Mechanismen rechte Stimmen eigentlich auf der ganzen Welt dramatisch verstärkt. Was Sascha eigentlich sagen will, ist, dass Elon Musk die Leute rausgeschmissen hat, die alles gelöscht, geblockt, gesperrt und geshadowbanned haben, was nicht auf der woken Linie war. Dass es für ihn so ist, als hätte sich auf einmal die Anzahl der eher rechts- oder konservativen Poster verdoppelt oder vermehrfacht, ist einfach für jeden Außenstehenden klar erkennbar, warum das passiert ist. Und hat nichts mit dem Algorithmus irgendwie, dass der besonders Rechte bevorzugt, zu tun, sondern einfach damit, dass der Herr Lobo es sich gemütlich gemacht hatte, von Twitter Deutschland, dem linken Dreckshaufen regierten Twitter, halt freie Fahrt zu haben und jeden sperren lassen zu können, der ihm zu frech war. Das vermisst der Herr Lobo. Schon traurig, wie seine Frau. Hahnrei ist übrigens ein altes deutsches Wort, das sehr schön ist. Dabei habe er mal 6 Stunden gewartet, um Obama die Hand zu schütteln, und gewählt habe er ihn auch, gestand Musk. Aber Präsident Biden hat seinen Zorn erregt, als er zum Gipfel der E-Autos ins Weiße Haus bat. Alle, nur Tesla nicht, vermutlich, weil sie keine Gewerkschaften dulden. Und dann stellst uramerikanisch, ne? Wenn du keine Gewerkschaft hast, dann darfst du nicht mitspielen. Das ist so uramerikanisch. Das ist ja klar. Weil ihr jeden düpieren und demütigen müsst, der euch nicht gefällt. Deswegen sagen die dann irgendwann auch so, ja, fuck you. Sich Biden hin und sagt, General Motors führe die E-Auto-Revolution an. Da baute Tesla 300.000 E-Autos und GM gerade mal 26. Ja, wenn er damit nicht recht hat, dann weiß ich aber auch nicht, ey. Das ist doch wirklich wahr. Also ich habe den Bericht schon gesehen, da bin ich in dem Moment, dachte ich wirklich, ja, das stimmt doch aber dann auch. Warum? Wie kann man denn so einen Hersteller dann als Anführer des Elektromarktes oder was bezeichnen? Das ist wirklich ein Witz. Ein absoluter Witz ist das. Ja. Da kann ich schon verstehen, dass er ein bisschen sauer war. Und so lässt der reichste Mann der Welt nicht mit sich umspringen. Aber es gibt wohl noch einen anderen Grund für seinen neuen Rechtsdrall und den Hass auf alle Linken, die er für den sogenannten Genderwahn verantwortlich macht. Natürlich ein Wort, was der Mann nie benutzt hat. Ja, und was hat das Wort auch damit zu tun hier? Das ist auch schon wieder so, wir packen unser rechte Leuteköfferchen und da gehört der Genderwahn einfach mit rein. Haben wir Höcke schon gesagt? Höcke haben wir schon gesagt, ne? War schon dran. Ja. Wir, ja. Oh, gut, großer Austausch war auch schon dran. Genderwahn muss auch noch rein. Ja, genau. Rechtsdrall. Männerrechte vielleicht noch, aber gut. Eine ganz wichtige Erzählung dafür ist Wokeness. Er nennt das Woke Mind Virus, also eine Art Hirnvirus. Der Mann, der den Mars. Ja, das Lobo, wird nicht weiter diskutiert, oder was? Ja. Deiner ist halt so scheiße. Dein Hirnvirus, jo. Ja, hat er übrigens übernommen von dem Gazat, dem jüdisch-kanadischen, aus dem Libanon geflohenen Ist der Lomo Antisemit? Professor. Ja, ganz bestimmt, ne? Weil wenn man solche. Wenn man so eine Dog Whistle macht. Ja. Interessant auch, dass der Herr Musk sich mit gerade auch mit den jüdischen Mitbürgern eigentlich sehr gut versteht, ne? Sollte man bei Rechten gar nicht meinen. Mars besiedeln und das menschliche Gehirn mit Computern verbinden möchte, kann offenbar nicht verkraften, Vater einer Transgender-Tochter zu sein. Mein Ist das Sohn schlimm, ist wenn man das tot, nicht erklärte verkraftet? er, weil Das ist aber auch wirklich traurig und hart und so weiter. Ist das schlimm, wenn man da Schwierigkeiten mit hat? ist nicht Anschlüsse vom traurig und ZDF? hart, ist sondern die Gesellschaft, die so böse ist. Den Leuten ist doch alles prima. Die geben einfach auf Medikamente und Schnippschnapp und das da ist in Ordnung. Akzeptier doch, dass deinem Kind Die Leute sind ja nicht der Vater. irgendwelche Aktivisten Kacke ins Hirn gepflanzt haben, bis es sich von dir komplett abgewendet hat. Akzeptiert es doch einfach, Elon. Ich verstehe gar nicht, was daran so einfach ist, wenn man das eigene Kind entfremdet bekommt. Ach Gott, ey. Es ist immer der Faktor Mensch, den sie rauslassen. Es ist immer der Faktor Mensch. Die denken nicht von 12 bis mittags. Vater einer Transgender-Tochter zu sein. So my son Xavier is Mein dead. Sohn ist tot, erklärte er. Killed by the Das Woke Mind Virus. Woke-Mind-Virus hat ihn umgebracht und I'm sure you deswegen can hear habe that. ich beschlossen, Yeah. das I guess you all got to Woke-Mind-Virus zu destroy the vernichten. Woke Mind Virus after that. Dass er jetzt eine Tochter hat, akzeptiert er nicht. Aber ich lebe doch, teilte sie der Welt mit. Von ihm hat sie sich losgesagt und nicht nur sie. Denn Ja, dann Moment nach mal. Ja, für mich Wenn ist sie zerstört sich ist das. lossagt, hat er alle Rechte zu sagen, dass sein Sohn für ihn tot ist. Was ihr wollt, Außerdem, ist halt. ja, Deadnaming, die reden auch immer von Deadnaming. Das bedeutet doch nichts anderes, als dass die bisherige Identität tot ist. Oder nicht? Akzeptiert er nicht. Aber ich lebe doch, teilte sie der Welt mit. Von ihm hat sie sich losgesagt und nicht nur sie. Denn langsam erkennt man, dass immer mehr Menschen da sehr irritiert darauf reagieren und damit auch Märkte. Tesla, das kann man so sehen, hat bereits Schäden davongetragen durch das Verhalten von Elon Musk. Es gibt Giganten, die so groß werden, dass niemand ihren Höhenflug stoppen kann. Nur sie selbst. Bla. Aber wirklich, ey. Und wenn die immer alles für den reichsten Mann der Welt halten, ich glaube nicht, dass das ist, wenn ich mir vorstellen, so richtig. Ja, auf dem Papier halt, ne, mit den Anteilen, die er an Firmen hat. Also es ist ja alles ganz schnell verpufft, wenn. Ja, eben, ne? Wenn die Börsen fallen oder so, ist ja schnell Ja. Schluss mit dem. Das ist also Quatsch, ne? Ja, ist auch wieder der teuerste öffentlich-rechtliche Rundfunk der Welt, macht sich, beschwert sich darüber, dass andere Leute zu viel Geld haben und damit Och. politischen Unsinn anstellen. Ist auch schön. Ja, es ist aber lange nicht so ein Unsinn, wie Twitter vorher dargestellt hat, dass sie eben, ja, dass sie eben sich reinfuschen lassen haben, vor allen Dingen vom Staat, ne? Und der vorauseilende Gehorsam schon an den Tag gelegt haben. Das ist Gott sei Dank vorbei. Also, die Nutzerzahlen nehmen wohl zu oder haben zugenommen auf X, seit er dabei ist. Die Werbekunden haben abgenommen. Aber ja. Ja, er muss halt das Tal jetzt durchstehen, bis die Wokeness irgendwann mal nicht mehr so wichtig ist. Und Jo, dann kommen so. die schon zurück, weil das immer halt noch das wichtigste soziale Medium momentan ist. Ja, wir bleiben beim Ethik im Journalismus. Hier haben wir einen Ethik im Sportjournalismus. Und zwar hat hier die Sportschau sich einen sehr zweifelhaften Kronzeugen rangeholt für einen Artikel über den angeblich korrupten Fechtsport. Und der Joachim Steinhöfel schreibt hier bei News, was sich übrigens nicht mehr archivieren lässt, Ja, dummerweise. das Problem habe ich auch seit 2 Wochen, dass der Herr Reichelt irgendwie meint, ist nicht gut, wenn meine Inhalte für die Ewigkeit irgendwo hingestellt werden. Finde ich schade. Ja, auf jeden Fall. Also sie haben halt nur einen irgendwie ehemaligen Kampfrichter da drin und der beschreibt halt eben ganz vage so ein System von angeblicher Korruption, was total einfach wäre und so. Und man stellt ihm überhaupt gar keine Nachfrage und man versucht das nicht irgendwie nochmal zu verifizieren oder so. Sowas wird einfach so hingenommen, weil irgendwie System und Ungerechtigkeit, das kennen wir ja, das muss ja stimmen, wenn irgendwer das behauptet. Und in Wahrheit ist dieser Typ halt irgendwann mal durchgefallen, da wurde nicht mehr angenommen für diese Kampfrichter-Geschichte und hat wahrscheinlich mit dir noch eine Rechnung offen, was ja auch quasi ein anderes Eigeninteresse wäre, wo man eigentlich darauf achten müsste als Journalist, wenn man so eine Recherche dann verbreitet, aber das reicht dann scheinbar trotzdem, wenn der das dann ist und das so dann behauptet. Ja, auch. Die haben ja groß aufgemacht mit hohen Bestechungsgelder im Fechtsport und alles, worauf das aufbaut, ist, dass der Typ eventuell mal vielleicht irgendwo Geld angeboten bekommen hat. Genau, der behauptet das halt. Ja, so schließt man aus Einzelfällen dann auf den ganzen Sport, oder ist das eine Frechheit eigentlich auch? Ne? Und auch vor etlichen Jahren, ne? Also wo man sich dann auch direkt fragen kann, ja, warum hast du dann damals nichts dazu gesagt, weil angenommen hast du das Geld ja scheinbar nicht, also wenn dir das so wichtig war, warum kommst du jetzt erst damit um die Ecke? Ach so, weil du da mit denen in Ungnade gefallen bist, ja. Sowas aber auch. Ja, ARD und CDU, die arbeiten alle gleich, ne, scheinbar. Die haben immer schon vorher klar, was sie dann berichten möchten. Taylor Lorenz, wer ist das denn? Taylor Lorenz kennst du nicht mehr? Das Boah. Ist ja hier einer von den Boah. Wokies. Ja, einer von den schlimmsten Journalisten aktuell. Okay. Und habe ich das verdrängt, deswegen. Die hatte ja unter anderem diesen Artikel gemacht über Lips auf TikTok und ist der Macherin da hinterher spioniert. Also hat sie gedoxt, könnte hat man ihren, ja sagen. Genau, hat ihren Klarnamen verraten und so. Und dann war das ja auch eine von den Namen unter diesem Artikel über die angeblich jetzt grassierende Hassrede bei X, seitdem Elon Musk es geholt hat. Das war ja auch so ein Artikel, wo sich alle drauf stützen, alle behaupten, dass es einfach, dass da ja die Hassrede so zugenommen hätte. Und wie hier Spiked aus England schreibt, hat sie jetzt a taste of her own medicine, also einen Schluck von ihrer eigenen Medizin bekommen, weil sie nämlich bei Instagram wohl ein Bild verteilt hat von dem Präsident Biden mit der Bildunterschrift Kriegsverbrecher. Und das Bild hat sie nicht öffentlich verteilt, sondern mit diesem Instagram-Feature nur für enge Freunde. Und das muss also bedeuten, dass irgendjemand aus ihrem näheren Umfeld das irgendwie weitergereicht hat, weil es gibt jetzt in der Washington Post ein internes Untersuchungsverfahren gegen sie, dass sie halt gegen Corporate Policy verstoßen hat, was ich lustig finde, weil die haben da wohl eine Policy gegen irgendwelche politischen Einseitigkeiten in ihrem Magazin. Und dann frage ich mich eigentlich, wie die das bisher da durchgestanden hat, weil also, dass die jetzt nicht gerade objektiv ist, sollte ja eigentlich jedem klar sein. Also, aber ja, scheinbar hat das bis jetzt gedauert. Und wegen diesem Kriegsverbrecher, also da geht es natürlich um Israel-Palästina-Konflikt, weil er ja da auf der Seite von Israel ist, hat sie ihn dann als Kriegsverbrecher bezeichnet. Und ja, also es könnte sein, dass sie ihren Job dabei los ist, weil irgendwelche von ihren Wolkenfreunden, ich würde mal tippen, vielleicht jüdische Freunde von ihren Wolkenfreunden, nur so eine Vermutung, das vielleicht nicht so witzig fanden oder irgendwer, der noch eine Rechnung mit ihr offen hatte oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall untersuchen sie sie jetzt. Taste of her own medicine ist immer gut. Und diese Grafik hier ging die Woche rum. Oh. Hatte eben echt Probleme, die nochmal zu finden. Ich weiß nicht, ob die alle jetzt wieder gelöscht haben. Also beim ÖAR-Blog, da ist sie irgendwie verschwunden. Die haben diesen Tweet gelöscht, den ich mir gebookmarkt hatte. Keine Ahnung warum. Aber hier geht es um die Einladung beim Presseclub. 25 Sendungen seit Oktober 2023. Das ist jetzt natürlich nicht so die Riesenstichprobe, 25 Sendungen, aber ich würde mal tippen, dass. Ja, und was das gemacht hat auch, ne? Das ist kein Das steht da. eigentlich. So. Da steht Gutenberg-Universität Mainz im Rahmen der Studie so. Perspektivvielfalt in öffentlich-rechtlichen Nachrichtenformaten. Alles klar. Also das ist da eigentlich schon angegeben. Okay, ja, habe ich nicht gesehen gehabt, ja. Und ja, also ich weiß auch nicht, aber ich habe das eigentlich auch kritisiert, diese Ansicht, aber eigentlich nur aus dem eigentlichen Grund, weil, wie hier schon steht, große Kreise, Häufigkeit der Anwesenheit von Redaktionen. Ne? Also hier geht es jetzt nur um die festangestellten Journalisten. Aber das Hauptproblem bei dem Presseclub, würde ich mal sagen, sind Leute wie dieser Ole Niemöyen und hier Katascha Nokun und ja, diese ganzen anderen Marxisten. Maurice Höfgen. Maurice Höfgen, genau. Das war der Name, der mir jetzt gerade nicht einfiel. Danke, Marmon. Aber auch wie utopisch groß die Taz-Blase ist im Endeffekt. Ne? Die auch der schon, die ja. Taz ist wichtiger als die WDR. Also WDR, NDR, Augsburger Allgemeine, RND, Korrektiv. Ja, von der Taz. Genauso wichtig wie der Spiegel offensichtlich. Hm. Ich finde es auf jeden Fall schon mal gut, dass sie den WDR mit einer ziemlich hohen sozialstaatlichen Präferenz ja, einsortieren. Indeed. Und als linksgrün progressiv. Das ist ja gut. Ja, und also wenn du diese ganzen freien Marxisten da noch mitzuzählen würdest und denen auch einen Kreis geben würdest, dann wäre das ja erst recht komplett verzerrt. Also die laden da ja keine freien Journalisten ein, würde ja, ich mal würde vermuten, man sehen, dass das ganz die für hier Deutschlandkurier oder wie das heißt, irgendwie schreiben. Mhm. Oder nicht Neues Deutschland, wie heißt denn dieses Freiheit, irgendwas in Freiheit? The Ardent Historian. Ja, das ist ja auch eine von den freien Marxisten. Mhm. Na, also das wäre ja eigentlich noch verzerrter, wenn man die ganzen Freien noch mit dazu nimmt. Ja, linksgrün progressiv. Ja, und dieses Video hier habe ich mir gestern angeguckt, da war ich ein bisschen verwirrt davon. Ich habe es nicht ganz geschafft, ich habe einiges kommentiert. Ich habe es auch gesehen. Okay. Und dann war ich auch verwirrt, genau wie du. Also das ist ja hier die skeptische Gesellschaft, das ist so ein Club innerhalb von dem Club, den hier der jetzige Chef der GWUP gegründet hat. Und der Warnan ist so ein Ex-Marxist, der ja früher in diesem ganzen grüne Jugend-Marxismus-Kreise irgendwie drin war und jetzt Psychologie studiert hat und auch ein Buch geschrieben hat, das hier bei mir auch noch ungelesen rumliegt, aber werde ich mir auf jeden Fall auch noch zu Gemüte führen. Das glaube ich bestimmt ganz gut. Da geht es nämlich um Opferrolle und so, dass es ja nicht so gut ist. Und das Buch von der Esther Bockweit, ne, das war ja auch schon so ein bisschen in die Richtung mit der Psychologie der Wokeness. Da gibt es ja sicherlich einiges zu sagen und das Verbrechen jetzt von dem Warnern. Und die hatten auch quasi dieses Buch jetzt, also die von der GWUP hatten auch dieses Buch jetzt an Neumitglieder irgendwie verteilt. Also ich habe das dann nicht hier, ich habe mir das selber gekauft. Ich bin da nicht Mitglied bei der GWUP. Und das ist ein bisschen wie die Booster-Bratwurst, ne? Bratwurst zur Belohnung. Ist dann ein Buch ja, zur Belohnung. Könnte man so ein bisschen so sehen. Ja, aber die haben das, glaube ich, jetzt auch, weil sie ja jetzt auch diesen Richtungsstreit da so ein bisschen gewonnen hatten. Also die Vogue-kritische Bewegung innerhalb von der GWUP haben sie das, glaube ich, auch zum Anlass genommen, um das Buch von ihm, was bestimmt auch ganz vernünftig ist, da so ein bisschen so nach dem Motto, ja, wir sind ja skeptisch mit diesen Vogue-Dingen, ob die überhaupt so sinnvoll sind und so. Und ne, skeptisches Parawissenschaften ja. Und so, macht ja auch irgendwo Sinn. Also sie haben ihn halt so ein bisschen auch als Aushangeschild benutzt und jetzt hat er den Fehler begangen, in Anführungsstrichen, sich mit der Jasmin Kosobek zu unterhalten. Also auch bei der, die hat ja auch so einen YouTube-Kanal jetzt und wo sie halt, ich glaube, nur Interviews führt. Ne? Andere Sachen macht sie da, glaube ich, nicht. Also ich habe bisher da nur Interviews gesehen, aber ich habe den nicht abonniert. Ich kriege das immer wieder mal eingeblendet, wenn irgendwer ist, der mich interessant findet, schaue ich mir das mal an. Ja, und also es sind halt Interviews, ne? Also ich meine, irgendwelche Leute machen halt ein Interview mit dir, du stellst irgendwelche Fragen und ich muss sagen, also im Vergleich zu irgendwelchen ÖR-Leuten oder so, hakt die eigentlich schon mehr nach als, ja, als andere, ne? Also, und ich habe auch bei der jetzt nicht so das Gefühl, dass sie irgendwelche Lieblinge hat oder so. Also ich habe halt noch nicht viele Interviews gesehen, aber die Interviews, die ich gesehen habe, Die fand ich jetzt eigentlich nicht groß beanstandenswert. Ne? Ja, ich hätte auch nicht den Eindruck, dass sie irgendwie politisch eine Schlagseite hat oder so. Finde ich irgendwie wenig, erkennt man davon. Aber ja, die eigene Meinung scheint bei ihr auf jeden Fall hin und wieder durch. Sie gibt ja auch immer mal so Anekdoten halt, ne, aus ihrem eigenen Leben. Aber ich sag mal so, das ist ja ihr irgendwie auf sie gebrandeter Kanal, wo sie da ja auch vor der Kamera erscheint und so und halt sich mit Leuten unterhält. Und da finde ich das jetzt auch nicht so deplatziert. Also das kann man schon machen. Ist jetzt, Leute sehen das ja auch. Ja, ihr großer Fehler war ja auch in dem Gespräch zufolge nicht wohl nicht, dass also ihre Inhalte oder ihre Meinung oder sonst irgendwas, ihre Stellung. Sondern ihre anderen Gäste, ja. Sondern ihre anderen Gäste und ihre ehemalige frühere Tätigkeit und so weiter. Und da wird's dann, fand ich es doch ein bisschen absurd auch. Genau, die frühere Tätigkeit war halt bei Russia Today, ne, der fehlende Part war ja irgendwie diese Sendung, die sie da hatte. Und da hatte sie, glaube ich, auch schon, ich habe ja irgendwann mal von Kontrafunk oder so, glaube ich, eine Sendung gesehen oder gehört, wo sie da irgendwie drüber erzählt hatte, wie das da irgendwie verlaufen ist. Und das klang jetzt für mich auch halbwegs normal. Also das war halt irgendwann dann blöd und dann ist sie da halt weg. Ne? Also, ja, sie hat halt da gearbeitet. Ja. Da musst du ein bisschen, musst du dich schon nach der Konvention des Arbeitgebers richten, dass das irgendwie russischlastig ist. Das ist auch logisch. Ja, aber die meinte ja halt im Endeffekt auch, dass sie ihr da ja auch, also als es noch okay war, da halt relativ freie Hand gelassen haben. Und warum soll man das dann, warum soll man dann da nicht arbeiten? Ne? Also leuchtet mir jetzt auch nicht ein, warum man das dann vorher wissen muss, dass das jetzt. Hat ja auch nicht jeder so irgendwie 10 Jobs an ihr Finger kleben oder so, die er ausfüllen dürfte. Ne? Ja, und ich meine, wenn man jetzt einfach geht, wenn da Sachen passieren, mit denen man nicht einverstanden ist, dann ist das doch auch nichts beanstanden. Also, das ist doch das, was man sich wünscht, dass die Leute so verfahren. Ja, ja, aber also, das Gespräch mit dem Hombo, ich hatte ihm schon nicht gepasst, ne? Zum Beispiel dem Nikhil oder wie er heißt. Ja, na klar, ich meine, also der haut schon ordentlich auf die Kacke immer bei in der ganzen Corona-Zeit in der Homburg. Das muss man ja auch nicht geil finden, aber auf der anderen Seite, warum soll man sich mit dem nicht unterhalten, ne? Also und ja, und dann hatten sie da auch sie für die Aussagen auch, ne, die er da ablässt, also muss man da, die hatten ja verlangt im Prinzip, dass sie da ganz doll kritisch nachfragt immer und so weiter, ja. Also vielleicht fehlt dann auch an den Stellen das Wissen oder so. Die lädt ja auch Leute ein, die eben was wissen. Da kannst du ja nicht jedes Mal reinreden sozusagen, als wenn das alles nicht stimmen würde. Ja, und auch was das Wissen angeht, sie hatten ja dann als Beispiel, warum das da alles so schlimm ist, dann so ein Interview mit der Ton und Taxis, die ich ja auch ziemlich unerträglich finde in vielen Stellen. Ja. Aber halt jetzt ausgerechnet das, was sie da jetzt eingeblendet hatten, das fand ich wiederum nicht zu beanstanden. Das war halt, Meinungsäußerungen waren das halt. Und sie hatte ja auch eigentlich auch alles relativiert, so ziemlich so in die Richtung von wegen so, ja, nee, das ist ja alles gar nicht so wild und da kann ja auch dies und das irgendwie dahinter stecken und so, und das haben sie dann ja auch, die beiden, die sich unterhalten, dann auch ja auch mitbekommen und auch positiv irgendwie benannt, aber dass dann halt die Ton und Taxis halt immer noch der Meinung ist, dass hier und da irgendwas falsch läuft, naja, das ist halt ihre Ansicht. Ich meine, die muss man ja nicht teilen, aber das ist ja jetzt auch keine falsche Tatsachenbehauptung oder so. Und die sagt ja jetzt noch, die Erde wäre flach oder irgendwas, weil diese Sache, die sie da halt meint, die könnt ihr ja auch nicht widerlegen, weil die kann man halt nicht widerlegen. Man ist halt nicht anwesend bei irgendwelchen Sachen und das sagt sie ja auch hier und da irgendwie, was war es, irgendwie da, wo es, dass sie da irgendwie im Hinterzimmer irgendwas sich irgendwie überlegen oder so. Ja, das kann man halt nicht widerlegen. Man kann es nicht belegen, man kann es nicht widerlegen. Man kann halt nur vermuten, was da passiert, und was anderes tut sie da auch nicht, und anders, sie behauptet ja auch nicht, im Raum gewesen zu sein und das mitbekommen zu haben oder von irgendwem das gesagt bekommen zu haben oder so. Sie sagt einfach nur, dass sie der Meinung ist, dass es wahrscheinlich ist, dass es so passiert, und das ist also auch nichts, wo man jetzt irgendwie sagen kann, oh, das ist jetzt aber, hier werden aber Falschinformationen gestreut oder so. Ja, sie hatte irgendwas von den Impfungen gesagt, von wegen, die Impfungen hätten mehr Leute getötet als die Krankheit oder so. Ja, sicher ist das eine blöde Aussage, die falsch ist auch. Aber trotzdem ist ja so ein Mensch nicht gleich non grata deswegen oder so, weiß ich nicht. Ja, aber auch das, na, also wie will man das jetzt richtig aufschlüsseln? Also ja. Ich glaube auch nicht, dass es so ist, aber... Na, keiner so richtig, ne? Im Endeffekt, ja, man weiß, wir wissen ja auch bis heute nicht, wie viele Leute jetzt diese Krankheit wirklich umgebracht haben, weil das ja immer nicht festgestellt wurde. Man hat ja nur irgendwelche Leute auf Intensivstationen gehabt, Und die dann getestet und dann irgendwie gemerkt, die haben Corona. Und das hat ja nicht einer festgestellt, wie viele das jetzt waren von den ganzen oder so. Das ist ja gerade einer von den vielen Kritikpunkten mit dieser ganzen Sache, wie das abgelaufen ist. Ja, also man weiß es halt nicht genau. Und aber das war natürlich. Ja, genau, wie man keine Aussage zwingen, wenn man so. Wo sie irgendwie gedacht haben, dass das ihr Riesending irgendwie jetzt wäre. Also, dass sie, die großen Skeptiker, ja in der Corona-Zeit nichts falsch gemacht hätten oder so. Weiß ich nicht. Und auch da wieder halt, ne? Also, dann soll sie sich halt mit der unterhalten. Ich finde die halt nicht so interessant und deswegen würde ich mir auch so ein Interview mit der nicht anhören und fertig. Aber ich würde jetzt da auch nicht deswegen nicht hingehen, weil die da jetzt irgendwie auch gefeatured wurde oder so. Also. Und das färbt auch nicht ab, weil er ist er und sie ist ja, sie. Eben, ne? Und also. Das sind zwei unterschiedliche Leute, die an unterschiedlichen Tagen ein Interview mit der gleichen Person da irgendwie führen. Also was soll denn der Scheiß? Und ich hab's auch nicht verstanden. Ich hab's auch nicht verstanden. Und ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, ne, weil hier auf diesem Kanal hier von der skeptischen Gesellschaft, da haben sie jetzt irgendwie schon dreimal diesen Willi hier, diesen linken, ach, wie heißt der nochmal? Also ist irgendein Sozialwissenschaftler, der beim Bluden Verlag dieses unsägliche Buch geschrieben hat, wo es auch um GEMA geht und um digitalen Faschismus. Also auch totaler Scheißdreck, den er nicht selber sich ausgedacht hat, sondern einfach nur abgeschrieben hat von so dem allgemeinen Blabla, was halt in diesem Wissenschaftszweig da irgendwie unterwegs ist. Und ich glaube, in seinen Quellen ist auch unser bester Freund hier von der Volkswagen-Stiftung, der rechte Gefühle-Typ, der war da, glaube ich, auch verlinkt. Also das ist so... Simon Dingsbums. Genau, das ist aus meiner Sicht halt auch Pseudowissenschaft und ein Totalausfall von also auch keine Feststellung von Tatsachen, sondern Meinungen von irgendwelchen Leuten. Und der wird ja auch gefeatured und den fragt man ja auch nicht, wo er das denn her hat und ob das alles gegengeprüft ist und so, sondern geht man ja auch davon aus, dass der irgendwelche Expertise irgendwie hat in seinem Feld, wenn er da irgendwie reinkommt. Und ich meine, der Typ, und der ist halt aus dem linken Umfeld hier, Taz und Jungle World und weiß der Scheiße nicht was. Und da hat man auch keine Berührungspunkte, da sagt man ja auch nicht, das ist hier irgendwie ein Umfeld, wo man erst gar nicht, wo es sich verbietet, eigentlich mit diesen Leuten sich überhaupt abzugeben oder so. Und hier der Typ selber hier, der den Kanal betreibt, der jetzt der Chef von der GWUP ist, das ist ein SPD-Mitglied. Und da kann man ja auch sagen, Sozialismus ist so oft gescheitert und da gibt es alle möglichen Leute, mit denen man sich nicht abgeben kann, die irgendwelchen Bullshit da behaupten, eine Wissenschaftlichkeit von diesem Sozialismus irgendwie, was ja von Marx da irgendwie schon dieses Ding war, wissenschaftlicher Sozialismus ist quasi das, was er gemacht hat, wie er das selber genannt hat. Und sagt ja auch keiner, das ist jetzt eine Pseudowissenschaft und deswegen sind diese Leute von vornherein auszuschließen aus sämtlichen skeptischen Diskursen und verbieten sich da überhaupt für. Könnte man halt genauso sagen, wenn man diesen Maßstab jetzt ansetzt. Also hat mich total verwirrt. Tja. Ja, sie wollen ja immer so unterscheiden, was man so nicht unterscheiden kann. Ne? So. Nee, die sind halt blind. Die sind halt komplett blind für diesen Quatsch. Und ich meine, die haben ja auch in ihrem eigenen Lager diese ganzen Irren da. Mit denen haben sich jetzt gerade erst angelegt und ist ein Richtungsstreit dagegen geworden. Skeptiker. Ja, überhaupt die Frage, mit wem man da sprechen darf, ist doch schon so, die ist doch für einen Skeptiker schon irgendwie, hat da auch jemand angemerkt, glaube ich, in den Kommentaren, dass es für einen Skeptiker komisch wäre, sich da auch solche Frage zu stellen. Natürlich mit allen. Das kann man ja denen gar nicht skeptisch begegnen, so ungefähr. Also, finde ich auch was dran, ne? Ja, da ging es auch um Audience Capture, dass sie sich schon irgendwie jetzt Sorgen machen, keine Ahnung, dass die Follower von der Gosenberg jetzt bei ihm einfallen und ihn dann irgendwie für sich vereinnahmen oder so. Das fand ich auch total lächerlich. Also was soll denn der Scheiß? Ich meine, dann sollen die da halt ankommen und ihm irgendwelchen Quatsch in seine Kommentare reinschreiben, dass er keine Ahnung hat und so. Solche Leute haben wir auch andauernd aus allen möglichen Lagen. Ja, das ändert nicht seine Meinung, das ändert auch nicht die Meinung der Leute, die da mitlesen oder sowas. Das ist nämlich auch so ein bisschen der Punkt, dass sie irgendwie glauben, sie müssten das irgendwie... ja, keine Ahnung, irgendjemand beschützen oder so, womöglich vor diesen Informationen oder vor diesen Meinungen oder so, weil die sich dann den Meinungen anschließen würden. Aber so überzeugend Säugen sind die doch gar nicht, diese Sachen. Also, so Rechte, was soll der Quatsch, ne? Ja, und ich meine, wie überzeugend ist überhaupt so ein Kanal, wo halt alle naselang irgendwelche unterschiedlichen Leute einfach interviewt werden? Das ist ja nicht so, dass da irgendwie das eine in das andere überleitet oder so. Ja. Ich meine, klar, die hat natürlich genug Leute, die irgendwie den Daniele Ganserer und diese Leute, oder Ganser oder wie der heißt, da irgendwie toll finden. Und ja, aber ich meine, das ist dann halt so. Also, wo ist das Problem? Das verträgt sich nicht. Das sorgt nicht dafür, dass die bald alle zu ihm gehen und ihm irgendwie Geld geben oder so und er dann irgendwie wegrennt oder so. Also, so läuft das nicht. Und ich meine, der Typ war bei der grünen Jugend, der hat sowieso schon jede Extremisierung durch. Wenn er sich davon losgesagt hat, dann rennt er jetzt doch nicht in die nächste Richtung dann einfach so. Also. Ja. Aber es geht ja darum, zu trennen zwischen denen, mit denen man reden darf und mit denen man nicht reden darf. So. Und das scheint den beiden, oder scheint so einer GWUP, scheint das irgendwie wichtig zu sein. Ja, weil sie, ja, aber nur auf der einen Seite. Geistesviren, halt. Geistesviren vermuten oder so. Ja, nur auf der einen Seite. Oder so. Ja, natürlich. Naja. Kommen wir nun zur modernen Schlange. It's the modern snake. Snake, das Handyspiel mit der Schlange, die Pixel frisst und dabei immer länger und schwerer zu steuern wird, ist eines der bekanntesten Videospiele aller Zeiten. Und weil wir hier in Deutschland sind und keine eigenen Ideen haben, müssen wir es nachbauen mit Staatsknete. Entwickelt wurde entwickelt wurde die Ursprungsvariante, genannt Hyperworm, okay, vom Autor Sega in Deutschland. Ja, weiß ich nicht, ob das wirklich so ist oder ob sie es nur behaupten. Also, wir schaffen eine moderne und attraktive Nachfolgevariante. Das Spiel wird ausschließlich als Browser-Game in HTML5 entwickelt. Also so, dass es auch wirklich jeder machen könnte, ja. Zoe Quinn wahrscheinlich auch hinbekommen. Im Gegensatz zu bisherigen Snake-Spielen verabschieden wir uns spieltechnisch vom quadratischen Raster. Das heißt, die Schlange kann sich nun flexibel in alle Richtungen über den Bildschirm bewegen. Boah, wie innovativ. Ja, außerdem also ist das nicht auch schon. Es gibt einen Vorläufer namens Worm aus dem Jahr 1978 von Peter Trifonas aus den USA und 1979 gibt es halt Hyperworm. Und damit war das Spielgenre auch durch, ne? Ja, aber das Verrückte ist halt, ne, die Fördersumme, die da unten steht. Für die Entwicklung wird dauern von Mai 23 bis Ende Oktober 24. Boah. Und verschlingt halt nach den Regeln dieser Förderung halt dann nicht nur diese 176, sondern auch nochmal den gleichen Betrag, den die anderen, aber halt also die Firma einbringen soll. Wie das genau funktionieren wird, soll, kann, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Also, wie man auf diese Summe kommt, ist mir unklar. Ja, und der Arndt Dieringer hat hier geschrieben, jedes Mal, wenn ich ein Beispiel für Steuerverschwendung zeige, kommt irgendein Schlauberger und erklärt, dass man damit nicht den gesamten Haushalt sanieren kann. Ja, natürlich nicht. Es sind Beispiele, aber abgesehen davon, dass auch jeder kleine Betrag woanders fehlt, die Masse ist das Problem. Genauso ist es nämlich. Hier hat nämlich jemand geschrieben, ja, mit den 80.000 Euro sind Dutzende Milliarden, die es braucht, damit Kinder in den intakten Klassenräumen sitzen, locker durchfinanziert. Danke, Arndt, für den konstruktiven Vorschlag. Ja, super schlaue. Und Ruprecht hat auch was gesagt. Ja, Ruprecht Rolenz war der Beste eigentlich in der ganzen Diskussion, weil der den positiven Aspekt einfach rausstreicht, nämlich es geht um Innovationsförderung. Ja, da ist schon die Lüge. Videospiele gehören zu den technologisch fortschrittlichsten Medienformaten, so wie Snake. 1978. und treiben die Entwicklung neuer Technologien voran, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, in Klammern KI, Virtual Reality, in Klammern VR, und Augmented Reality, in Klammern AR. Also ich denke mal, Ruprecht hat eine Quest 3 zu Hause und zockt ordentlich Beat Saber. Wahrscheinlich. Und da sieht er dann, gar nicht Twitter. Da sieht er dann die Welt so, wie sie ihm gefällt, mit AR. Ich stelle mir gerade vor, wie er Snake spielt mit Augmented Reality. Das ist in der U-Bahn. In der Fußgängerzone. Das wäre aber eigentlich ganz witzig, also mit Augmented Reality, weil du könntest ja, also die Quest kann ja deinen Raum inzwischen komplett lesen. Ist aber die Schlange so zwischen deinen Tischen und Stühlen. Und Also das ist cool, bestimmt nicht vorgesehen bei den Preisen. Aber selbst das würde keine 176.000 Euro kosten. Nein, meinst du nicht? Aber wenigstens wäre es da nicht nur ein Browser geben, wo man keine Engine besser, braucht oder so. Noch besser finde ich eigentlich diesen Flight Simulator, der auch rumgegangen ist. Ja. So, 2D-Flight Simulator. Side-Scrolling Flight Simulator und unten hast du halt irgendwie ein Armaturenbrett. Aber trotzdem unglaublich realistisch haben sie gespielt. Also das Physikal ist echt. 1000 Euro. Also immer her mit den lustigen neuen Spielen, mit dieser umwerfenden Technologie und Innovation. Das kriegt man sich aber echt an einem Nachmittag zusammen, oder? Ja, und genau diese Sachen, wie das kriegt man sich an einem Nachmittag zusammen, hat auch Heise gelesen und deswegen gibt es von Heise jetzt hier einen Kommentar, wo das Ganze ein bisschen eingeordnet wird. Wir heben uns das Bonbon in dem Kommentar bis zum Schluss auf, das hat Heise auch gemacht, weil ich habe es die ganze Zeit so gelesen und dachte, ja, können schon, komm hin, und dann kam halt der lustige Endakkord, den schauen wir uns dann gleich zusammen an. 100.000 für einen Snake-Clone, das kann ChatGPT für einen Bruchteil. Derlei Aussagen waren in den letzten Tagen in sozialen Medien zu lesen und auch schon in unserem Chat eben. Und der Aufreger wird als Versagen der Ampelregierung und des zuständigen Wirtschaftsministers Habeck dargestellt. Doch das ist schlicht falsch. Wer genauer hinschaut, trifft auf eine komplexe Situation. Im Endeffekt ist das Hauptargument halt diese Förderung, die wir da sehen, ist schon unter der letzten Regierung so abgenickt worden. Ist eine Restschuld aus der Merkel-Zeit. Wir erinnern uns alle mit Schrecken an den Auftritt von Dorothee Beer auf der Gamescom, wo sie irgendwie auch Förderungen in Aussicht gestellt hat. Und natürlich sagen die, ja, und die üblichen Wutbürger sagen jetzt hier nicht nur Radwege in Peru, sondern jetzt auch Browserspiele mit viel Geld unterstützen. Die Liste der geforderten Games enthält tatsächlich allerlei Casual, aber auch A-Titel wie Anno 117, für dessen Entwicklung die Ubisoft-Tochter Blue Byte über einen Zeitraum von 2 Jahren immerhin 5,6 Millionen Euro vom Bund erhält. Kann man sich auch drüber streiten, ob das sinnvoll ist, aber wahrscheinlich ist das so ein bisschen so, Ubisoft sagt, wir können die auch zumachen und das woanders machen und dann sagen wir, okay, dann geben wir euch Geld, aber ja, ist das sinnvoll? Wie viel Geld bringt uns das denn? Hat das jemand ausgerechnet? Mal abgesehen davon, dass Anno 117 halt so ein bisschen das Spiel ist, von dem ich immer geträumt habe, so ganz persönlich, also so Rom. Als detaillierte Anno-Städte-Simulation, da kriege ich so ein bisschen zittrige Hände. Aber 5,6 Millionen vom Bund müssen die dafür nicht kriegen, weil das Spiel verkauft sich eh gut. Also verstehe ich nicht. Ja, eben ist doch ein Markt, der wächst angeblich und so weiter und Gewinne einbringt. Was soll das? Ne? Warum müssen die das jetzt noch sponsern? Verstehe ich nicht so doch das zuständige Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz bezweckt keine möglichst kreativen Projekte und innovativen Spielmechaniken, sondern will schlicht Arbeitsplätze in Deutschland erhalten und die weitere Abwanderung der Spielindustrie ins Ausland verhindern. Flapsige Kommentare aller, das hätte man in Indien für 5 Euro entwickeln können, zeigen, dass ihre Autoren genau diese Zielsetzung nicht verstanden haben. Also es ist nämlich voll gut, wenn man Arbeitsplätzen, die sich nicht rechnen, und Geld hinterherwirft. Das haben wir nämlich alle vergessen. Und da der Aufreger... War das einer von der SPD? War das einer von der SPD, der das gesagt hat? Weiß ich nicht. Dann kommen wir das über Dorothee Beer und so. So, und dann kommen wir zu Modern Snake. In der Förderrichtlinie des Bundes findet sich ein sogenannter Kulturtest mit 3 Abschnitten. Kontext und Inhalt, Plattform und Innovation. Förderfähig sind nur Ideen, die 2 Kriterien der ersten beiden und 1 Kriterium des letzten Abschnitts erfüllen. Diese Kriterien sind recht vage und wirken lückenhaft. Bei formalistischer Betrachtung kann ein Snake-Klon sie daher bequem erfüllen. Snake ist seit den Nokia-Telefonen Teil der deutschen Spieletradition. Damit ist das erste, also Kontext und Inhalt, erfüllt. Das Spiel wird in Deutschland maßgeblich entwickelt, was wichtiges Kriterium für die Förderung durch das BMWK ist. Und durch die Abkehr vom rechtwinkligen Spielraster ist sogar eine Innovation für Kategorie 3 vorhanden. Bam, bam. Und sie schränken halt ein, die Mittel werden, da die Spieleförderung maximal eine 50% Förderquote als Fördersumme auszahlt, sind die tatsächlich veranschlagten Entwicklungskosten für ein Spiel wie Modern Snake offenbar die mindestens mit dem Doppelten mithin fast 400.000 Euro veranschlagt worden. Das erscheint sehr hoch. Die Mittel werden jedoch nicht blanko ausgezahlt, sondern erfordern einen Verwendungsnachweis. Ja, dann schreibe ich halt, meine 17 Programmierer haben da tagelang dran gearbeitet, wochenlang, monatelang, obwohl sie eigentlich was anderes gemacht haben. Und dann habe ich die Stunden schon raus. Wenn es das Geld gibt, dann kriegt man das schon gerechnet irgendwie. Dies zu durchleuchten, ist Sache des durchführenden Ministeriums und des Bundesrechnungshofs. Ja, gute Nacht. Wir wissen ja, wie gut das durchleuchtet wird. Haben wir ja in China gesehen, wo wir mit vielen Millionen nachhaltige Hühnerställe gefördert haben. Ob es für Spielideen so einfach sein sollte, förderfähig für den Bund zu werden, sollte man zu Recht diskutieren und die Förderung der Nachsteuern. Genau das geschieht jedoch bereits unter der Ampelregierung. Haha, seht ihr? Die Bösen sind eigentlich die Guten. Die sparen euer Geld schon, ne, um es dann nach Peru zu schicken. Und dann kommt der Transparenzhinweis. Ich finde es ja gut, dass die das wenigstens machen. Heise Online betreibt gemeinsam mit der Firma KR3M, Autorin von Modern Snake, ein Spieleportal. Die Meinung des Autors, der Snake seit 25 Jahren nicht gespielt hat, beeinflusste das nicht. Weil, was die Firma nämlich eigentlich macht, ist diese lustigen kleinen Spielchen auch, ne? zu machen, die ihr auf Webseiten finden könnt. Kreuzworträtsel, Match 3, lauter so Sachen. Und die verkaufen die dann für anderen Firmen, damit die auf ihrem gebrandet praktisch einbinden können. Okay. Damit verdienen die angeblich Geld. Aber ich meine, es gibt doch hier auch dieses... Du kannst mal, also ich habe mir die Seite auch mal aufgemacht. Es gibt doch hier auch dieses Snake.io schon. Das ist doch auch schon so ähnlich. Mach mal KR3M bitte, wenn du da eh schon oben... Da bist du auch so eine Schlange, die irgendwie durch die Gegend schlängelt, sogar gegen andere Leute. KR3M. KR3M. .com. Solitär, ja. Ist auch innovativ. Wenn du jetzt mal runterscrollst, irgendwo bei den neuen Artikeln oder so, da haben sie gleich die Gunst der Stunde ergriffen und mal einen Snake auch gleich wieder beworben. Das wird nämlich wohl wirklich dann irgendwo online spielbar sein. Ah, hier haben wir, siehst du, das sind die Kunden. Achso, kannst du bei Bild, kannst du es dann runterladen, das neue Snake. Yikes. Kunden oder nur? Achso, eingesetzt von großen Verlagen. Ja. Wo ist das Snake-Ding hingekommen? Das war doch irgendwo. Hat mir den 5 geht kein Gutschein und Cashback. Ne? Lauter Zeug, was dir auf den Sack geht im Netz, machen die. Wir suchen dich. Da, hier. Ja. Das Multiplayer-Spiel für alle Endgeräte. Jetzt geht's rund, ja. VR-AR? Ja, nicht. Nein, scheiße. Aber KI im Zweifelsfall. Ja. Hat die KI die Art gemacht? Alles hat die KI gemacht. Vielleicht. Also sieht lustig aus, sehr lustig. Modern, bunt. 30 Festangestellte in Karlsruhe, seit vielen Jahren erfolgreich und profitabel. Ja, warum wollt ihr dann Geld vom Staat? Unseres. Jetzt geht's nach Indien. Ja, wollen 30 Mitarbeiter und 175.000 Euro, das ist gar nicht viel Geld dann. Kriegen die von woanders noch was vielleicht. Ich nehme mal nicht an, dass das das einzige Projekt war, was diese Firma hat fördern lassen. Ja. Ich glaube, deren Geschäftsmodell funktioniert sehr gut mit Förderung, sage ich mal vorsichtig. Ja gut, sie haben noch einen weiteren Geschäftsbereich, scheinbar, ne? Mit Hosting hier, was ist das? Achso. Ja, und ich möchte an dieser Stelle nochmal dran erinnern an den Flop mit Lord of the Rings Gollum. Das war ja ein, man in Deutschland mal probiert hat, so ein AAA-Spiel zu machen. Und da gab es für den Nachfolger, der nie gebaut wurde, 2 Millionen Förderzusage. Und das war ja ein älterer Artikel von Golem. Über Gollum bei Golem. wo sie also auch selber noch nicht wussten, ob das jetzt zurückgezahlt wird oder so. Es steht aktuell, läuft beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz eine Prüfung von der Delix-Förderantrag für It's Magic. Das wäre dieses Nachfolgespiel gewesen. Ein abschließendes Ergebnis kann das BMWK noch nicht mitteilen. Man sei aber von Beginn der Förderung an in engem Austausch mit den zuständigen Mitarbeitern des Projektträgers, so dass Änderungen bereits früh kommuniziert und besprochen wurden. Immer, it's magic. It's magic, wo unser Geld hin ist. Wo ist das Geld? Ja, das sind aber im Normalfall Codenamen, ne? Ja, kann sein, ne? Ja, also es sollte, aber ich weiß, hat der Delic doch aufgehört zu entwickeln. Das ist nur noch Publisher. Genau. Und deswegen wird das ja auch nicht mehr gebaut, das Nachfolgespiel. Und Zuwendungsgeschäft. Die überlegen jetzt, ob man dann die Fördermittel zurückkriegt? Das gar nicht gemacht wird? Im Zuwendungsbescheid eines Vorhabens sind die bewilligten Fördermittel in einzelnen Jahresscheiben verbindlich festgelegt. Diese Festlegungen erfolgen auf Basis der mit dem Antrag eingereichten Arbeits- und Finanzierungspläne. Also ein bisschen Geld haben sie auf jeden Fall schon bekommen, weil sie da ja schon dran gearbeitet haben, meinen sie damit. Details zur Finanzierung und erfolgten Teilzahlungen nennt das Ministerium nicht, da dies unternehmensinterne Informationen sind. Ja, also wir wissen nicht, ob das damals so gewesen ist. Ich weiß nicht, ob da mittlerweile mal einer nachgehakt hat oder so. Wäre vielleicht jetzt zu diesem gegebenen Anlass mal interessant. Ne? Also, was ist denn was im Falle des Widerrufs der Förderzusage? Wo war das denn? Da, im Zugangsbescheid? Naja. Ja. Keine Ahnung, ob man das zurückzahlen muss. Wenn man das nicht, wenn man das Projekt nicht ausführt am Ende, wenn man. Sieht so aus, ne? Würde ich, ja, würde ich mal sagen, wäre ja auch richtig so eigentlich, oder? In der Vergangenheit sei es bereits zu einigen wenigen Fällen von Widerrufen eines Zuwendungsbescheids gekommen, okay. Und It's Magic gehört auch dazu, haben sie bestätigt. Für Projekt 18 wurden die Hamburger InnoGames gefördert mit 1,33 Millionen. April 2023 gab InnoGames die Entlassung von 75 Beschäftigten bekannt. Yay! Scheint sich echt gut zu lohnen, so mit Piranha Bytes Pleite, Detalic aus dem Entwickeln raus, InnoGames, 75 Leute raus, läuft. Nachhaltig Arbeitsplätze schaffen durch staatliche Förderung, das ist ja irgendwie auch wieder so. Ja, das ist immer der Trick, ne? Jo. Okay. Und das hier ist vom ZDF, glaube ich. Ja, genau, ZDF. Lindner bremst Havecs Games Förderung aus. 22.08., also noch ganz neu. Wie macht das eigentlich will Robert Habeck die Gamesbranche durch Steuerentlastungen fördern. Doch nun widerspricht Finanzminister Lindner. €13,5 Millionen. Das ist ja für Braun mit seiner Firma Active Fungus Studios. Bisher konnten Spieleentwickler in den schwächenden Branche für ihr Vorhaben Unterstützung vom Bund beantragen. Über 200 Millionen Euro Fördergelder flossen in den vergangenen 5 Jahren, um deutsche Entwickler international wettbewerbsfähig zu halten. Mit Modern Snake. Doch seit über einem Jahr ist der Geldhahn zu, weil das zuständige Wirtschaftsministerium schon frühzeitig alle Gelder vergeben hatte. Die ganzen 200 Millionen Euro waren schon weg, oder wie? Erinnert mich irgendwie an diese E-Auto-Förderung, die auch übers Wochenende, glaube ich, abgebrochen wurde, ne? weil sie keine Talas mehr hatten. Ja, wir kommen gleich auch noch zu einer Förderung, die sich immer mehr zu einer Bedrohung auswächst. Kommen wir gleich noch zu. 100 Millionen Euro bisher nicht ausgezahlt. 100 Millionen Euro nochmal extra auf die 200 Millionen drauf, oder wie? Geplant über 3 Jahre. Extra? Okay. Und das sollte Kulturstaatsministerin Claudia Roth direkt verteilen. Ach, wie schön. Ja, vielleicht hat sie nicht nur feministische Spiele. Ist ihr Studio denn auch links genug? Warum hast du denn hier das Essen die Sahne gemacht und die Milch? Regierungsforderung musste mit Habecks Ministerium abgestimmt werden, teilte die Sprecherin Roths auf Anfrage mit. Die Pizza für die Entwickler ist doch vegan, oder? Aber nur damit die Leute nicht doppelt gefördert werden, denke ich mal. Ein Ende der Gespräche ist nicht in Sicht. Die Konsequenz von den versprochenen 100 Millionen Euro floss bis heute kein Cent in die Branche. Also die 100 Millionen Euro plus 200 Millionen Euro, da haben sie bisher keinen Cent von den 100 Millionen Euro denen gegeben. Also bleiben noch die 200 Millionen Euro, ja. Wenn das passieren wird, bisher nicht abzusehen, sagt Rotsprecherin. Ein Kompetenzgerangel in der Ampel, ein totales Chaos. Oh, wie furchtbar. Sagt Michael Zillmer vom Branchenriesen InnoGames. Auch die Opposition kritisiert, die Ampelregierung ist offenbar gut darin, Versprechungen zu machen und Ankündigungen zu tätigen. Scheitert aber regelmäßig an der konkreten Umsetzung, sagt die ehemalige Staatsministerin für Digitales Dorothee Bär. Ja, du machst es auch nicht besser, Dorothee. Ja, das stimmt auch. Steuererleichterung. Textkredits, okay. Sogenannte Textkredits. Das ist eine Steuererleichterung auch schon englisch verwenden, damit es innovativ wird, oder wie? Ja. Habeck zufolge wäre dies ein bahnbrechender Erfolg für die Games-Industrie. Klingt für mich nach Staatsminister. Okay. Vielleicht. Auch dem internationalen Anschluss nicht zu verlieren. Das würde heißen, dass mehr, was war das hier? Der Satz ist auch richtig gut. Dieses dickgedruckte. Das würde heißen, dass mehr Games in Deutschland produziert werden und mehr Unternehmen nach Deutschland kommen. Und genau da wollen wir hin. Let's go. Mit Stahl und Chemie geht das aber nicht, oder was? Let's go. Die produzierende Industrie verreckt derweil. Let's go. Yippie-yay. Es dauert keine 24 Stunden, da widerspricht Finanzminister Christian Lindner Habecks Vorstoß. Ein Sprecher des Ministeriums sagt ZDF heute, die mit der Wirtschaftsinitiative der Bundesregierung beabsichtigte Stärkung des Game-Standortes Deutschland bedarf nicht zwingend einer steuerlichen Förderung. Steuerförderung mittels Tax Credits angesprochen. Auf jeden Fall, ne? Das klingt sehr gut abgesprochen. Lindner verweist demnach darauf, dass die Förderung auch im Rahmen des bisherigen direkten Fördermodells umgesetzt werden könnte. Im Klartext: Lindner kontert Habeck und die Förderung der Games-Branche droht nun der nächste Ampelkonflikt. Also, ja, ihr könnt ihr noch Geld geben. Ja, wir haben kein Geld mehr. Wir wollen ihr noch mehr Geld geben. Ja, nee, aber nicht von mir. Ja, okay. Let's go! Spieleentwickler Michael Zillmer wirkt resigniert. Ich wollte doch noch mehr Geld von den Bürgern haben. Ach nee, das frustriert die ganze Branche. Hat zum Teil schon kleinere Studios dazu gezwungen, aufzugeben. Sollen sich auf ihre eigenen Stärken verlassen und dann eben was produzieren, was im Markt irgendwie läuft. Also. Denk doch mal an die kleinen Studios, sagt der Branchenriese. Ja. Hier haben wir ein Interview von der Gamescom mit Michael Kellner in Klammern Grüne zur Förderung der Gamesbranche. Oh je. So, da fragen wir mal bei dem nach, der das Geld in der Hand hat, aber nicht rausrückt. Michael Kellner, parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Grüße Sie auf der Gamescom. Ja, wunderbar, einen wunderschönen guten Tag. Ich, alles Geld, was ich habe, rücke ich raus. Sehr schön, ist doch mal eine gute Nachricht, weil die 100 Millionen, die angekündigt waren als Hilfe, die sind irgendwie nicht gezahlt worden. Warum eigentlich nicht? Ja, wir haben 15 Millionen im Wirtschaftsministerium jedes Jahr. Das bleibt auch so. Und das ist ein echt großer Erfolg. Wir sparen überall. Ja, und die Games-Förderung, sie bleibt stabil. Die Games-Förderung war so erfolgreich, dass sehr, sehr viele Projekte waren. Es gab mehr Anträge als das, was wir bewilligen können. Das ist schade, aber wir überarbeiten jetzt gerade die Förderrichtlinie. Ziel ist, nächstes Jahr wieder neue Förderung an den Start zu kriegen. Und was da besonders wichtig ist, wir gestalten die Förderung jetzt so um, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland davon besonders profitieren. Die werden nämlich stärker gefördert als bisher. Und das wiederum hilft in Deutschland der Spieleindustrie. Also Extrem Modern Snake kommt dann weiter. Ja, genau. Ja, mit AR und VR natürlich. Extrem Modern Snake 3D. Und Key. Key ist auch sehr wichtig. Ja. Was haben wir da im Hintergrund? Invest and work in Germany. Rich Video Game Ecosystem. Das war jetzt schon wieder gelogen, ja. Aber nur wenn der Wind weht, ne? Sie sind derjenige, der jetzt die grüne Ampel schaltet sozusagen. Also es kommt das Geld. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht, denn es geht ja um Arbeitsplätze. Und ich habe mal geguckt, ca. 2400, wenn das überhaupt reicht. Allein in Deutschland ist ja kein kleines Feld. Wie wichtig ist denn überhaupt diese Games-Branche, die Computerspielbranche in Deutschland jetzt mal gesehen auf den Weltmarkt? Kann ich beantworten. Nicht sehr wichtig. Es ist sehr wichtig. Sie sehen ja einmal, wir sind ja heute in Köln auf der Gamescom, eine riesige Messe, eine der größten Messen der Welt. Die wichtigste Spielemesse überhaupt. Tolles Event. Zeigt ja, was für eine Ausstrahlung Deutschland auch. Die wichtigste Messe jetzt vielleicht, weil sie die E3 eingestellt haben, ne? Weil die keinen Bedarf mehr dafür hatten. Also. Hat. Wir sehen, dass da, wo Computerspiele entstehen, eben auch viele weitere Technologien entstehen, wie beispielsweise KI, über die wir die ganze Zeit... Jetzt sind wir mehr von zu Hause. Zum Beispiel KI, ja. Gutes Standbild. Aber auch VR und AR. Auch reden, ne? Das ist ja ein Treiber davon. Deswegen haben wir das Ziel, auch die Games-Industrie weiter zu stärken, weil das auch Effekte in anderen sehr wichtigen Bereichen hat. Ich will aber auch sagen, wir reden ganz viel über Förderung, aber eines der wichtigsten Punkte ist die Ausbildung, ist die Kampf um Talente, ist die Frage von erleichterter Einwanderung. Das sind alles auch Punkte. Man könnte es auch outsourcen, nach Indien und genau hinterher. Wenn so ein Inder erstmal so einen Modern Snake entwickelt hat, warum soll er nicht hierher kommen? Ja, das ist so geil, als ob das nicht eine total begehrte Branche wäre. Also. Habt ihr den Anstecker auch schon gewürdigt hier, den der Mann trägt? Das ist ein Game Controller in Regenbogenfarben. Ist es nicht wunderbar? Jeder hat jetzt so ein WEF-Stigma an seiner Jacke. Daran erkennst du die Sklaven an diesem Ding. Stigma ist gut. An denen wir arbeiten, damit der Games-Standort Deutschland attraktiv ist. Es ist mehr als nur ein Fördertopf, sondern es ist insgesamt die Bedingung, so zu haben, dass hier tolle Spiele entwickelt werden. Aber wir hören ja Klagen, Sie hören die ja auch. Die kommen ja nicht ohne Grund, schätze ich mal. Sie haben da mehr Überblick. Wie kommt es denn, dass man sich beklagen muss, dass auch beispielsweise die Entwicklung in der Weise verläuft, dass immer weniger an den Start kommen und vielleicht auch eine Firma aufmachen wollen? Ja, was wir sehen, ist, wir haben ja sehr viele Firmen, die entstanden sind. Und das ist erstmal eine sehr gute Nachricht und Teil der Förderung. Was wir jetzt machen, wir fördern jetzt besonders stark und wir wollen besonders stark die kleinen und mittelständischen Unternehmen fördern, die KMUs, um eigenständige Spieleunternehmen voranzubringen. Das gefällt vielleicht auch nicht allen, das halte ich aber als Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung wirklich für richtig und wichtig. Ich will auch, dass die Länder ihren Beitrag zu leisten, alle Bundesländer, nicht nur der Bund alleine. Und ja, und das ist wirklich bedauerlich, wir waren so erfolgreich, dass wir erstmal keine neuen Projekte bewilligen konnten, weil das Geld leer war. Und deswegen haben wir einen Vorschlag gemacht, das hat der Minister vorgeschlagen. Das Geld war leer und dann haben sie einfach nichts Neues mehr gemacht. Kann der bitte Finanzminister oder Wirtschaftsminister oder sowas in der Ampel werden? Weil das finde ich einen korrekten Ansatz, den ich bisher von denen noch nicht gehört habe. Das Geld war leer. Der hat da einen Tee, oder? Das Geld. Er sieht auf dem Standbild schon so ein bisschen angeschickert aus. Auf jeden Fall. Ich glaube, er hatte gerade ein Treffen zum Mittagessen oder so, wo es dann hinterher 16 Schnäpschen oder sowas gab. Okay. Nein, so ist mutmaßlich. Mutmaßlich, genau. Mittlerweile die ganze Bundesregierung als Position eingenommen, dass wir sagen, wir wollen über Steuergutschriften die Förderung verstärken, verbessern, was mich gefreut hat. Ich habe jetzt von den Ländern. Steuergutschriften? Na, muss auch ohne gehen, hat er, glaube ich, gesagt. Ne? Ihr könnt ja schon fördern, hat er gesagt. Gehört, dass sie diesen Weg auch richtig finden, weil sie wissen, Steuerförderung, da brauche ich Bund und Länder gemeinsam. Und da gab es jetzt ein positives Signal. Das nehme ich mit und das finde ich erstmal sehr gut. Also die Tatsache, dass ja in den letzten Tagen und Wochen ständig über den Haushalt und ein Riesenloch geredet wird in Berlin, das beeinflusst nicht quasi das, was Sie gerade gesagt haben, dass es wieder Gelder geben wird? Hier ist ja gerade sehr der große Erfolg. Das klingt jetzt vielleicht in Ihren Ohren klein, aber ich will mal sagen, wir fördern nicht, wir streichen nicht im Games-Bereich. Wir erhalten die Förderung von 50 Millionen aufrecht und das ist echt ein Erfolg. Na klar, ich kann mir vorstellen, dass die Branche sagt, ja, wir würden gerne mehr Geld haben, wir wollen noch mehr in den Fördertopf reinhaben. Kann ich auch verstehen, aber in den Zeiten, wo wir so sparen müssen, ist es aus meiner Sicht wirklich ein Erfolg, dass wir diesen Haushaltstitel stabil halten. Dann sind Sie zumindest mal heute derjenige mit der guten Nachricht. Wenn sie denn gut genug ist für alle, das werden wir sehen, wie sich es auswirkt. Dankeschön, Michael Kellner. Sie ist bestimmt nicht gut genug für alle, aber sie ist gut, würde ich zumindest sagen. Bin auch nicht perfekt. Herzlichen Dank. Genau. Ich danke. Wir fördern die Games. Wir haben da schon Bergwerke auch in Auftrag gegeben. Unter Brandenburg Games Förderung da jetzt bald so ein Bohrturm auch. Elon Musk, bla, irgendwas. Geil, das sind Politiker. Ja, und dann ruft der Christian da an bei ihm, ne, bei dem Michael Kellner, ruft dann der Christian Lindner an und sagt so immer, du hast halt, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden mit diesen Steuergutschriften oder so. Ne? So sieht das Christian ist. Lindner aus wie eine Schlampe? Wieso? Der war gut, Mama, der war gut. Du hättest was sagen müssen. Eigentlich. Was? Ja, genau. Ich glaube, ich lasse den Topf mal offen. Vielleicht können wir uns gleich, wenn wir da angekommen sind, noch Trauer in Solingen. Jetzt beginnt die Aufarbeitung angucken. Was freut er sich denn so? Wenn oh das mein so, Gott, oder? Bitte nicht. Oder dass das Interview vorbei ist, oder was freut er sich denn so? Ja, keine Ahnung. Ist die Games-Branche weit floriert. Er kann zurück an den Zapf fahren. Ja. Mutmaßlich. In Minecraft. Minecraft. Auf dem Toaster spielt er das, glaube ich. Ja, aber wie schon jemand meinte, das ist auf jeden Fall so einer, der macht hier die Dark Souls No-Hit-Runs und spielt Super Meat Boy auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad durch. Das traue ich ihm schon voll zu, auf jeden Fall. Ja, aber ohne Pegel. The Banshee of Summer Interview. Ja? Versteht ihr? The Banshee. Noch nicht wirklich, ne? Was ist Banshee? Eine Kolumne von Jannik Grimbach. Ich streife gerne über Friedhöfe. Das ist kein Ausdruck morbider Züge. Vielmehr haben Friedhöfe etwas Hoffnungsvolles, Tröstendes an sich, zu sehen, wie etwas aus dieser vermeintlichen Endstation wächst und blüht und wie sich Angehörige dieser weltlichen Ersatzkörperschaften annehmen. Sie pflegen und gießen all das, nährt eine Art Urvertrauen in die Menschen um mich herum. Dass Friedhöfe Ordnung geben können, ist sicher auch ein Privileg. Es gibt Orte, da würde ich gerade lieber keinen Streifzug um die Totengräber machen, in der Ukraine zum Beispiel. Auch in Russland, Sudan, Myanmar, Israel und im Gazastreifen sowieso. Dem Sterben in letzterem ein Ende setzen zu wollen, ist aus unerfindlichen Gründen unpopulär. Westliche Regierungen wie Deutschland bemühen sich zwar um diplomatische Lösungen, scheuen sich aber die Regierung Netanjahus wirkungsvoll unter Druck zu setzen. Ja, was erwartest du denn genau von Deutschland gegenüber Israel? So? Meinst du, wir sind die, die auf die Kacke hauen sollen, oder was? Ist das so deine Idee davon? Warum sagst du das nicht Onkel Joe oder Macron oder King Charles? Warum kommst du damit gerade zu uns, wo wir doch nur echt, naja, vielleicht willst du auch was verbergen hier drunter und möchtest gar nicht so sehr das Sterben beenden, sondern lieber deine Idee durchsetzen, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Diesem Umstand wollen AktivistInnen in den USA ein Ende setzen, indem sie vor dem Parteitag der Demokraten protestierten und ihrer Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris die Loyalität verweigern. Sicherlich gibt es am US-Ableger berechtigte Kritik, aber die Pro-Palästina-Bewegung ist die einzige Bewegung außerhalb Israels, die sich für ein Ende des sehr einseitigen Sterbens im Nahen Osten einsetzt. Ja, des sehr einseitigen Sterbens, ihr seid witzig. Das Sterben ist einseitig, das haben wir heute wieder mal gesehen, weil Israel halt einfach besser ausgerüstet ist. Israel hat sein Geld für Abwehrsysteme ausgegeben und hat nicht sein Wasserwerk zerlegt, um mehr Raketen bauen zu können. Das ist der Unterschied. Aber deshalb gibt es einseitiges Sterben. Und ja, trotz diesem Sterben schießen immer weiter Hezbollah und Gaza-Raketen und Hamas-Raketen auf Israel. Wer setzt das Leben der Menschen in Gaza aufs Spiel? Die Israelis? Ich weiß nicht so genau. Ihr Druck auf die Demokraten ist wichtig. Gleichzeitig muss allen klar sein, dass ein Präsident Donald Trump das Schlimmste ist, was der Region passieren könnte. Am Ende erkennt er noch Israel. Ach nee, hat er schon. Hillary Harris ritt auf dem Parteitag ihre erste Euphoriewelle und machte damit allen ZweiflerInnen klar, ZweiflerInnen, die nach Hillary Clintons Niederlage vor wenigen Jahren noch meinten, der Grund dafür sei das Aufstellen einer Frau als Kandidatin gewesen, klar, dass sie falsch lagen. Alter, ich habe noch nie jemanden gesehen, der abgekarteter und kaltschnäuziger irgendwo reingeschoben worden ist. Aber klar, natürlich. Ihr Erfolg, der vor allem in den Medien stattfindet, momentan, der spricht ja für sich. Ich denke, wir Affen warten da wieder, bis gewählt worden ist oder kurz davor, bis wir uns festlegen. Grabesstimmung herrscht dagegen in der deutschen Politik, genauer in der Regierungskoalition. In der irischen Mythologie gibt es die Figur der Banshee, einer Todesfee, die den baldigen Tod einer Person ankündigt. Die Banshee trifft dabei selbst keine Schuld, sie ist lediglich die Überbringerin der Nachricht. Als Banshee der Ampelkoalition trat diese Woche Grünen-Vorsitzender Omid Nuripur im ZDF-Sommerinterview auf. Er zeichnete ein hoffnungsloses Bild der Ampelregierung, die er eine Übergangsregierung nannte. Übergang in den Untergang? So nah wie am Koalitionsbruch dieser Woche schien die Ampel noch nie. Die ewige Pfennigfuchserei des Finanzministeriums im Haushaltsstreit. Pfennigfuchserei ist so geil. Das ist unser Geld, du Arsch. Das ist wirklich ein komischer Vorwurf, ja. Trieb sie dorthin. Und nicht nur das, kurz vor der Wahl in Thüringen muss sogar die SPD um den Einzug in den Landtag bangen. Ganz zu schweigen von ihren beiden Juniorpartnern. Nun, Aktio, Reaktio. Wie die Banshee trifft auch Nuripur und die Grünen nicht die Schuld. Mein Lieblingssatz in dem Artikel. Die Grünen trifft nicht die Schuld am Zustand der Koalition. Nee. Alle bitte jetzt aufschreiben. Ja. Es kommt im Test dran. Wer trifft die Schuld? Wen trifft die Schuld nicht? Die Grünen. Es ist die FDP, an der die meisten klima-, sozial- und wirtschaftspolitischen Vorhaben der Regierung scheitern. Aber gerade diese harten Themen sind es, in denen die Politik die entscheidenden Weichen stellen muss. Wie geil, oder? Die FDP, die wirklich die einzige leise Stimme von hier ab und zu, hört doch mal auf euren Kumpel da. Wenn das Geld leer ist, dann gibt man keins mehr aus. Sag. Ja, ich erinnere mich daran, dass die FDP vor der Wahl doch da stand als Klima-Umbau als die geilsten sozusagen. Und ich glaube nicht, dass das weg ist, nur deren Lösungen kommen nicht an. Ne? CCS oder Atomkraft eben, ne? Zum Beispiel, oder E-Fuels oder so, solche Sachen kommen nicht gut an bei den anderen. Also es ist, glaube ich, nicht die FDP, die da blockiert, aber die Vorschläge von denen kommen eben nicht durch. Ne? Aber die Grünen trifft doch nicht die Schuld. Die SPD trifft die Schuld, wie immer. Reicht doch. Als die Ampel einst antrat, vermittelte sie den Eindruck, auf die Differenzen könnten überbrückt werden, indem man sich auf weiche Themen konzentriert. Die vergleichsweise progressiven Positionen in gesellschaftlichen Themen sollten der Kleister der Koalitionäre werden. Knapp 3 Jahre später ist davon nicht viel übrig. Der Paragraph 218 steht immer noch im Strafgesetzbuch. In dieser Woche ging die FDP dann noch eines der vielversprechenden Ampelthemen an, die Kriminalisierung der Eizellspende endlich abzuschaffen. Vielleicht hat die Koalition ja doch noch nicht fertig. Und vielleicht findet sich dann sogar die ein oder andere Person, die am Ende ihre Blumen gießt. Ist denn da gemeint Leihmutterschaft oder was? Nee, es geht irgendwie drum, das ist noch in diesem Embryonengesetz drin, du darfst halt nicht eine Eizelle weitergeben an eine Frau, also als Frau nicht weitergeben an jemanden, sozusagen, was weiß ich, deine Freundin kann keine Kinder kriegen, weil ein Problem mit ihren Eizellen besteht, dann darfst du der nicht sozusagen dir eine entnehmen lassen oder mehrere und sie dann spenden. Das darfst du aus. Wahrscheinlich zur Verhinderung auch von verdeckter Leihmutterschaft nicht. Hm. Aber gut, wenn das die Probleme sind, ja, also wenn das jetzt irgendwie die großartigen Dinge sind, die wir dringend brauchen, dann weiß ich nicht, wie das hier weitergehen soll in den nächsten Monaten. Ja, let's go. Banshee, Nori. Ja, Übergangsregierung. 4 Jahre Übergang. Die Grünen sind nicht schuld. Schuld sind die Grünen nicht. An nix. Die Katze ist schuld. Nix. Ja, hier hätte die Irene Mialec von den Grünen geschrieben: Es ist egal, was du sagst. Sag es oft genug, dann glauben es die Leute. Das soll Trump laut einer früheren Beraterin gesagt haben. Irgendwie der menschenverachtende Basissatz für Demokratiefeinde weltweit. Nie wieder ist jetzt. Und der. Ja, der Satz ist ein deutscher Export. Der Josef Goebbels hat den schon früher gesagt, mit ein paar anderen Worten, aber. Ja, der gute Gerd Wöllmann, FDP-Mann aus Hamburg, hat hier ein paar Beispiele gefunden für so Dinge, die man oft genug sagt. Nämlich Dienstwagenprivileg zum Beispiel. Oder Schuldenbremse ist eine Investitionsbremse. Oder Wind und Sonne stellen keine Rechnung. Oder die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander. Oder es gibt keine Pull-Faktoren. Oder Hochsicherheitstechnologie. Oder Netz ist der Speicher. Oder erneuerbare Energien sind die günstigste Energieform. Oder Ehegattensplitting hält Frauen von bezahlter Arbeit ab. Oder wir haben Platz. Oder es wird niemand etwas weggenommen. Ja. Wo der Herr Wöllmann recht hat, hat der Herr Wöllmann recht. Wir haben keine Pull-Faktoren, das finde ich gut. Alter, das ist diese, auf dieser Sendung lastet eindeutig ein Fluch. Wir haben schon zweimal den Irokesen gesehen heute. Tja. Macht der nicht neulich den peinlichsten Podcast des Landes oder so? Mit seiner Frau oder mit seinem neuen Schicklerchen da zusammen? Habe ich irgendwo gelesen. Das kann sein, weiß ich nicht. Verspende ich meine Zeit nicht mit. Ja, zu Recht. Aber apropos peinlich. Karl Lauterbach ist jetzt bei TikTok. Wie, der ist peinlich. Der ist doch total seriös, der Karlatan. Ich kann mich auf solchen Plattformen auch der Jugend gegenüber äußern. Das ist mir sehr willkommen. Ich sage den jungen Leuten, impfen, impfen, impfen. Das Zeug muss weg, das steht hier rum. Let's go. Oder was? Nehmen wir so ein paar Masken dabei. Ist ja, leider nur ein Bild. Ne? Ich hätte jetzt halt gerne mal gesehen, was der so mit dem Logo getiktokt hat. Aber ja, weiß ich nicht. Soll ich mal gucken, ob das irgendwie aufrufbar ist? Aber ich glaube, das ist. Lauterbach geht dahin, wo er nicht erwünscht ist und liegt damit ganz richtig. Oh Gott, oh Gott. Revolution bei TikTok, heute geht es los. Mein erster TikTok-Beitrag. Neben mir ein Experte, Sascha Lobo, der kennt sich aus. Ich bin Laie. Und liebe Grüße an die Boomer, wir machen jetzt Sendung. Nee, komm, wir machen hier weiter. Revolution. Ja, also ich würde sagen, ich gerade gesehen. Die AfD alles ist erledigt, oder? Die AfD ist durch, würde ich sagen. Absolut, danach. Ja. Jetzt haben sie TikTok verloren, also. Ja, vor allem zeig mir doch mal einen 15-Jährigen, der weiß, wer der hässliche Mann mit den roten Haaren ist. Da hat er sich ja mal wieder echt so, hallo Kinder, ich habe euch hier mal Johannes Heesters mitgebracht. Der ist aktuell in den Top 10. Hitparade. Der war bei Dieter Thomas Heck. Ja, hier haben wir einen Artikel von der Welt, wo es um die alternative Medienrealität der Demokraten geht, die jetzt ganz viele, ja auch so TikToker und Instagrammer, Influencer sich zu ihrem Parteitag geholt haben zum ersten Mal, die dann da halt ihre unpolitischen Sachen drehen konnten und Kamala Harris fragen, was sie am liebsten isst und sowas. Ja, genau. Super. Warum sie so viel lacht. Wahrscheinlich, weil es so viel zu lachen gibt einfach. Ne? Es ist halt alles so lustig im Moment in der Welt. Und bei den Social Justice Warriors ganz besonders. Wir machen in Deutschland aber auch so ein bisschen, ne? Mit dem eigenen Medien, dem eigenen Medienbild, was, oder mit dem eigenen Bild der Realität, was die Medien sich da zurechtstricken. Was Kamala Harris angeht, auf jeden Fall. Ich sage nur, leuchtet da jemand von innen? Ja. Und die hat auch keine Zöpfe gehabt, die Kamala. Und blond ist sie auch nicht. Hier werden rechte Influencerinnen angeprangert, sozusagen. Y-Kollektiv hat mal wieder zugeschlagen. In den sozialen Medien verfängt scheinbar oft harmloser Content. Heißt das, Experten warnen. Ich habe es mir noch gar nicht angeguckt. Ich hoffe, da ist jetzt ein kleines Video dabei, das wir gucken können. Nee, ich habe es gelesen auf jeden Fall. Ich glaube, Video war da jetzt nicht mit bei. Bei Kollektiv-Ding kommt wahrscheinlich bald irgendwie raus. Keine Ahnung, ob das dann gut ist. Ich weiß ja nur, dass dieser eine Typ, den sie hier, der jetzt irgendwie viele von denen irgendwie produziert oder so, oder dieser einen Golan noch irgendwie produziert, das ist irgendwie so ein Burschenschaftler. Und dem haben sie irgendwie so einen Fragenkatalog da geschickt, den er dann irgendwie vorgelesen hat in seinem. Also ich habe von dem noch nie irgendwas gesehen bis zu diesem Video. Ich glaube, die haben mehreren Leuten Fragenkataloge geschickt, die alle sehr ähnlich waren. Ja, er hat die gleich irgendwie dann halt so beantwortet und da ging es dann auch nur darum, ob er irgendwie in der Burschenschaft sowieso ist und er meint nur irgendwie ja. Und dann ging es irgendwie darum, ob er mit dem oder dem irgendwie zu tun hat und sagt irgendwie, das ist mein Geschäftsgeheimnis, da sage ich nichts zu. Und ja, kein Plan. Aber was sie jetzt hier natürlich, was sind denn die Beispiele, die sie jetzt hier haben, warum das jetzt ultra rechts irgendwie ist, was dieser Angolan irgendwie macht? Ich warte da bis heute irgendwie drauf, dass mir das einer erklärt. Jo. Die Beispiele sind dann irgendwie, ja, die macht sich lustig über irgendwelchen LGBT-Kram und rennt in Berlin rum und redet mit irgendwem, der spricht kein Deutsch und dann regt sich darüber auf, dass der kein Deutsch spricht. Ja, also, ich meine, ist man dann ultra rechts oder wie, wenn man sich darüber aufregt, wenn die Leute in der eigenen Heimat die eigene Sprache nicht sprechen oder wie? Der letzte Absatz ist ja mal der absolute Hammer. Die Influencerinnen nehmen gerade vor Wahlen also eine besondere Rolle ein. Durch die Beziehungen zu den Zuschauern und die suggerierte Vertrautheit können sie Einfluss auf die Wahlentscheidung nehmen. Vor allem durch Beiträge, die einem Faktencheck oft nicht standhalten. Gerade auch mit Content, der auf den ersten Blick harmlos und witzig erscheint. Ja, am besten alles weglöschen und wegsprechen. Was macht denn der Rest der Medien vor Wahlen so? Und die Kulturschaffenden und die Kinderbücher und die Schulbücher. Und wer macht das denn alles? Wer nutzt denn die Vertrautheit von Kindern mit ihrem Kindergarten, um die da schon vollzustopfen mit, was sie wissen und glauben und machen und ablehnen sollen? Ich habe ja neulich schon gesagt, die Trettweiß werden demnächst vom Verfassungsschutz beobachtet. Ne? So weit geht das noch hier. Okay, hier haben Sie jetzt ein Beispiel, oder wie? Beispielsweise wirbt die YouTuberin Michelle Golan für das Freilich-Magazin. Dort publizieren immer wieder bekannte Rechtsextremisten, die Martin Sellner, finden sich bei Golan Kontakte. Außerdem finden sich bei Golan Kontakte in die Rechtsextremisten. Und woraus bestehen die jetzt? Ja, das würde man gerne wissen. Scheinbar nicht aus Martin Sellner, weil den habt ihr ja eben im Zusammenhang mit diesem Magazin da irgendwie genannt. Aber wahrscheinlich ihre Zuschauer gemeint oder so. Und sie ziehen ja dann auch darüber, also ich habe was anderes dazu gelesen, wo es dann darum ging, wer da wirbt und so. Und dass da halt bei den Rechten halt wohl auch halt es Leute gibt, die gerade gezielt rechte Influencer fördern, Unternehmer und so. Aber Wow, Wasser ist nass. So, ja, das stand als hier wenn auch. Es ja, links genau. Irgendwie Onkel Soros und Onkel Bill und wie sie alle heißen, die Mercator-Stiftung und diese ganzen Dinger, die nichts anderes machen, als jemanden zu fördern, damit er die Ideologie unter die Leute bringt. Aber wenn das hier so Unternehmer machen mit einer Handvoll Leuten, ja, also dieser Ahrens zum Beispiel, der hier genannt wird, den habe ich jetzt öfter schon mal auf Twitter, habe ich Sachen von dem in die Timeline gespült bekommen. Das ist ein, also aus meiner Sicht, das ist jemand, den man wirklich als rechtsextrem bezeichnen kann. Also der redet wirklich hanebüchten, völkischen Unsinn und über Frauen hanebüchten Unsinn. Also okay, da trifft jetzt wenigstens mal nicht den Falschen, meiner Meinung nach. Aber trotzdem, was soll das? Das sind... Was ist das im Gegensatz zu den riesigen Monolithen öffentlich-rechtlicher Beeinflussung? Das ist doch nur ein Sandkorn im Wind. Humor wird strategisch eingesetzt. Wir erinnern uns an die Weißbandpyramide. Humor, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen, Genozid. Ja. Ja, super. Genau, und hier das Institut für Strategic Dialogue. Also wenn man von denen zitiert, dann hat man sowieso... verloren, also sorry. Institute for Strategic Diarrhea. Das ist auch eine ganz komische nach Erzählung. Nach der politischen Theorie der Rechtsextremen müssen zunächst die Grundannahmen der Menschen verändert werden, um die Gesellschaft verändern. Das ist die Theorie der Rechtsextremen. Ja, ja, scheiße. Das war gar nicht die Theorie der Rechtsextremen, das war ein Spiegel, verdammt. Dieser Kulturrechtsextremismus, ne, ist das wahrscheinlich. Wacht auf, Schlafschafe. Ja, Kulturfaschismus oder so. Unsere Forschung zeigt. Ja. Panne. No. Jetzt alle raus, Leute, let's go für den CSD in Bautzen. Ja, wie wir gerade schon festgestellt haben, so ein bisschen der Gegenwind, dass das passiert und so, das ist auch normal. Hier in Bautzen hat sich der besonders stark gezeigt. Da hat es nämlich eine Gegendemo gegen den CSD gegeben. Diesen CSD heißt nochmal Christopher Street Day, ne? Ja. Das waren auch, ungefähr genauso viele Leute. Jetzt hier gibt es ein Foto davon, sind da waren diese also Fotos, richtig die sind auch davon, das Original, ne? Das weiß ich nicht, ne? Das sind Fotos jetzt auch von dieser Gegendemo, will ich hoffen, weil hier steht nicht Symbolbild oder so. Ja, gehe ich jetzt eigentlich mal von aus, aber es ist ja jetzt auch vielleicht eine Frage der, kann man sagen, der örtlichen Ausrichtung. Also bei uns laufen die Leute nicht so rum, auch wenn sie so denken, sagen wir mal so. Ne? Also hier würde das anders aussehen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass zu so einer Demo auch viele Leute gehen würden. Und wenn das genauso viele sind wie die anderen sozusagen, dann ist das natürlich schon ein bisschen heikler für die Polizei, aber eben auch ein Zeichen einfach, dass es jetzt irgendwie mal reicht so. Und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ne? Aber guck mir doch mal die Leute schlecht an, Mama. Ja, sicher. Ja. Wie gesagt, ich kann nur sagen, dass das irgendwie auch ein bisschen örtlicher Unterschied ist, denke ich mal. Nee, die Leute sind schon durch. Also das wird nur instrumentalisiert werden, es bringt überhaupt nichts. Das ist kein Gewinn, das ist ein Verlust, dass diese Leute. Also die Presse hätte auch so geschrieben, wenn die jetzt nicht so aussehen hätten, glaube ich. Die werden sich alle jetzt bestätigt fühlen, wieder in ihrer Meinung. Das wirst du bei, diese Bilder hier wirst du bei Amadeo Antonio und so jetzt für die nächsten 10 Jahre irgendwie jedes Mal wieder kriegen, wenn es um irgendwelche Auswüchse von diesem auf den Scheißdreck geht. Ja, das kann ja sein, aber es, wenn da irgendwie demnächst so viele Bilder von existieren, dass sie ganze Bildergalerien machen können, dann hat es vielleicht doch eine Wirkung, weißt du? Also ich weiß nicht. Aber die Wirkung will es nicht. Ich will nicht, dass Homosexuelle eingeschüchtert werden von Leuten in schwarzen Klamotten, genauso wenig wie ich will, dass irgendwelche Abtreibungsgegner von Leuten in schwarzen Klamotten eingeschüchtert. Guck mal, es sind immer zwei Gruppen bei den Demos und die Polizei steht dazwischen und hält die auseinander, deswegen in der Regel passiert da ja nichts. Also bisher waren das nicht zwei Gruppen, weil es ein CSD ist. Bisher war es nur eine Gruppe, weil es ein CSD ist. Genau. Und wenn dann jemand ein Gegenprotest kommt, dann ist eben eine zweite Gruppe da. Ja, was ist doch nicht nur ein Gegenprotest? Ist doch nicht einfach nur ein Gegenprotest. Also sorry, das ist nicht einfach ein Gegenprotest. Ja gut, solange sie sich friedlich verhalten, ist das ein Gegenprotest. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass also da als Polizei dazwischen zu stehen, ist auch kein Spaß. Ja, aber auch für die ganze Wahrnehmung von der Sache ist das einfach der absolute Tod. Also das ist doch nicht so, dass sie das einfach nur hinstellen und sagen, wir finden das verkehrt, was ihr hier macht, sondern wie sie ja schon schreiben mit irgendwelchen Parolen und so, Da wird ja alles mit reingemengt, ne? Also, und das ist doch ein gefundenes Fressen für Amadeo Antonio und die ganzen Leute, weil die sehen das ja so, dass das alles mit reingemengt ist. Und wer Nazi-Kiez, Nazi-Kiez ruft. Nun ja. Ich finde auf jeden Fall den Umstand, dass da praktisch eine Gegen- oder ja, ja Gegendemo aufgerufen wurde. Und zwar, glaube ich, so zum ersten Mal. Nicht, dass ich, habe ich noch nichts von gehört bisher. Das fand ich dann so bemerkenswert, dass ich es dann auch mitgebracht habe, egal wie die Bewertung dann ausfällt. Ne? Kann man ja gucken, ob das was daraus wird oder ob was daraus wird oder ob das eben eher ein Gegner bewirkt. Ja, es ist vollkommen klar, was daraus wird. Das ist ein gefundenes Fressen für die Leute, die das ja, ja sowieso schon mal behaupten. Wir sehen das nächstes Jahr auf der Republika, hat schon jemand im Chat gesagt. Ja, ohne Spaß. Ja? Und ja, ich Feind, glaube ehrlich gesagt so ein bisschen Feind daran, dass die Leute sich da einfach nicht mehr abhalten lassen von den Presseberichten, dass sie dann, dass das trotzdem möglicherweise weitergeht und mehr solche, also einfach gegen auch Demonstrationen. Das nee, kann ja auch Mann, sorry, sein. Du kannst, man kann da nicht gegen demonstrieren. Das ist einfach, das funktioniert nicht. Weil, na, das ist ja so geframed als das einzig wahre Gute, da kannst du dich nicht daneben stellen und schon gar nicht so. Also, ja, also da wirst du nie dabei rauskommen, dass die Leute dann denken, das macht Sinn. Wird nicht gehen. So sehr ich die Queeren auch für ihre politischen Machenschaften verachte, möchte ich trotzdem nicht, dass es queerfreie Bezirke oder sowas gibt. Oder ich weiß nicht, Bezirke, wo sich irgendwer, der halt nicht das will, was diese komischen Leute da wollen, irgendwie einen aufs Maul einfängt. Und das ist halt. Ja, ich meine, das würde ich ja jetzt auch nicht befürworten oder so. Ne? Beide Extremisten, beide Extreme sind Unsinn. Ja, hier fand ich sehr interessant, die Telepolis hat einen Artikel veröffentlicht von der Marie-Louise Vollbrecht, unserer Lieblingsbiologin, Fischbiologin oder wie war das nochmal. Und Fischelektrikerin. Lachsfisch und andere fischvegetarische Gerichte. Und sie erklärt nochmal, wieso es am Ende doch darauf ankommt, irgendwie, ob man Y-Chromosom hat oder nicht und so. Und es ist ein langer Artikel. Sie arbeitet das Ganze so ein bisschen auf, den Fall hier mit den Boxerinnen, Boxern von Olympia und macht auch dem IOC entsprechende Vorwürfe und so. Ist ein relativ langer Artikel und aber auch gut zu lesen, finde ich. Kurzweilig, so könnte ich euch nur empfehlen. Ich reiße den jetzt nicht ab. Ich meine, es ist ja im Prinzip auch klar, dass es darum geht und dass auch der Endeffekt ist, sozusagen mit dem Y-Chromosom. Da kann man sich wohl im Prinzip dran halten. Und das sollte man vielleicht auch mal machen in Zukunft, auch anstelle des IOC. Ja, vielleicht ändert sich da was. Ich fand den Absatz ganz nett, wo sie geschrieben hat, dass das ZDF irgendwie gesagt hat, die Imame Khalif wäre keine irgendwie. Keine richtige Intersexuelle oder irgendwie so, ja, also genau. Nur so halb irgendwie so. Ja, genau. Half pregnant so ungefähr, ne? Ja. Das hatte ich auch ja, nicht mitbekommen. Also aber die vielen, ja, diese so viele Verwirrungen, ja. die da rumgegangen sind und so, das hat sie auch gut aufgearbeitet, fand ich auch, ja. Und es waren ja auch echt ganz schön viele komische Aussagen dabei. Ne? Ja, und das gilt natürlich aber immer noch nicht so richtig für alle Leute mit dem Y. Also das wollen einfach manche Leute nicht gelten lassen, sozusagen. Und streiten dann weiter. Ne? Keine Ahnung, ob man aber irgendwann mal mit fertig werden kann mit dem Unsinn, ne? Sozusagen. Ich glaube, diesen Artikel hatten wir schon mal. Aber ich habe jetzt nochmal rausgekramt, weil der ist eigentlich aus dem Mai. Haldenwang vor dem Rückzug. Eine Frau soll oberste Verfassungsschützerin werden. Und diese Woche ist nämlich, hat das auch die Bild-Zeitung und noch irgendeine Zeitung, die haben das auch gemeldet. Also das scheint jetzt irgendwie. Dina Halles macht das. Scheint jetzt irgendwie immer mehr darauf hinzudeuten. Und diese beiden Damen hier sind im Gespräch. Das eine ist eine Deutsch-Iranerin, die Berliner Innensenatorin irgendwie war oder ist oder so. Und das andere ist die Berliner Polizeipräsidentin. Ja gut, da ist natürlich hier wegen dem Hintergrund und so weiter. Natürlich die Deutsch-Iranerin hat die dann Vorteile, ne? Mindestens mal. Wahrscheinlich, ja. Ja. Auf Kala, meinst du? Und der Haldenmann muss einfach nur weg. Ich meine, alt, ist eh, männlich, ja. Weiß, was willst du mit dem noch da? Ne? So kannst du die Verfassung doch gar nicht richtig schützen. Der ist nicht mehr repräsentativ. Kann man doch nur mit Vielfalt, kann man ihn doch schützen. Wenn wir es nicht umbenennen in Bundesamt für Vielfaltschutz, ist doch viel besser, oder? Lieber Vielfalt als viele Falten. Also. Also da ist jetzt bald soweit, oder was, dass der abgelöst wird, ja? Der Elden Ring. Das haben wir jetzt zumindest noch mehr als nur die Welt das beschrieben. Hier heißt es etwas ominös im Titel: Innenministerium ließ Informationen zurückhalten. Ja, und zwar geht es um Anfragen, die wohl die Linke und die AfD im Bundestag gestellt haben an das Innenministerium. Und die haben einfach nicht die Informationen in ihrer Gänze rausgerückt, also komplett, sondern nur so zum großen Teil, zum größten Teil. Naja, also es ging um gelöschte E-Mails und die Frage war, löscht ihr E-Mails? Und die Antwort war genau. Ganz allgemein gehalten, ja, wir haben keine, wir haben keinen Ablauf, irgendwie keine die E-Mails die zu löschen E-Mails oder so. Ja. Aber de facto haben sie da E-Mails gelöscht, auf jeden Fall von ausscheidenden Mitarbeitern, deren Post. Sehr genau, sie haben nicht richtig gesagt, ob die jetzt gelöscht wurden oder nicht, obwohl das ja eigentlich die Anfrage war. Genau. Ja, die tricksen so ein bisschen. Ne? Ich meine, der Artikel sagt auch am Ende, dass man das vielleicht gewissermaßen manchmal so ein bisschen machen kann, aber es ist eben dann auch die Frage, wie sehr, also die Informationen, die Angefragten nicht zu beantworten, ne? Die Frage, die nicht zu beantworten, das ist natürlich schon ein bisschen übertrieben, von der Frechheit her sozusagen. Ich würde mal sagen, eigentlich geht das gar nicht, also. Abhängig von der Fragestellung könnte das bis zu einem gewissen Punkt zulässig sein, aber wenn damit, wie hier, Gesetzestreue vorgetäuscht wird, sind Grenzen überschritten, sagt die Parlamentarierin. Ja, diese Befragungen von Bundesministerien sind ja mit das Wichtigste, was die Opposition im Bundestag überhaupt machen kann oder generell die Abgeordneten, die können das ja alle machen, also die Abgeordneten von der Regierungsfraktion können das natürlich auch machen. Macht doch bestimmt viel Arbeit, habe ich mir schon mal so überlegt. Bin da ja, das macht auch viel Arbeit, aber das ist halt, das ist halt deren Aufgabe. Ne? Also das können sie halt tun und dafür sind sie ja da und das ist ja, das ist ja, sonst braucht man keine Opposition haben. Also nur für dieses Vorlesen von irgendwelchen Anträgen, die ja sowieso nicht durchgehen, weil die keine Mehrheit haben, als Oppositionspartei, dafür braucht man die nicht. Ne? Also und dieses irgendwie die Ministerien halt überwachen, Ausschüsse und so, das ist ja das Wichtige, was die machen. Ne? Also, ja, und Finger in die Wunde legen. Und das, dafür haben sie ja auch die entsprechenden Befugnisse. Also die können das nicht einfach ablehnen oder nicht wahrheitsgemäß beantworten. Das ist dann Gesetzesbruch, wenn die das machen. Ja, unser Innenministerium eben, ne? Haben ja so, wie sie möchten oder so. So willkürlich vor sich hin. Ja, wieder mal verlässt uns eine Kolumnistin bei der Taz, diesmal Sarah Lorenz und ihre PMS-Kolumne. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon so oft hatten, aber ich fand... Was ist denn, heiratet so? Bekommt sie ein Kind? Nee, sie sagt, sie kommt in 10 Jahren wieder, wenn die Wechseljahre einsetzen. Okay. Um dann über die Wechseljahre zu schreiben. Will ich jetzt schon nicht wissen. So, jetzt ist Schluss. Leider nicht mit PMS, aber mit dieser Kolumne. Wie passend ist es bitte, dass ich gerade PMS habe? Das gefällt mir. Natürlich nicht das PMS, aber diese Gleichzeitigkeit. In einem anderen Kontext fände ich das romantisch. Mein Bauch zwickt, wer ist schuld, das Hubba-Bubba, der Kaffee, das Nutella-Eis, in Klammern lecker, 2 Ausrufezeichen, oder der Abbau meiner Gebärmutterschleimhaut. Vermutlich letzteres, Zeit für eine Wärmflasche. Oh, das ist der Journalismus, für den ich Geld zahlen möchte übrigens. Also die letzten 2 Tage verbrachte ich im Bett. Einen davon sogar mit geschlossenen Vorhängen und Kopfhörern. Alleine war ich aber nicht, denn Selbstmitleid, Wut, Nutella, Eis, Pommes und Tränen leisteten mir Gesellschaft. Dafür, dass ich viel geweint habe in den letzten 2 Tagen, sehe ich heute recht frisch aus. Vielleicht sind Tränen meine Skincare. Das wäre ja mal richtig günstig. Mehr Geld für Pommes und Nutella-Eis. Ja, das ist der Journalismus, für den ich bereit bin, ein Abo bei einer Zeitung abzuschließen, auf jeden Fall. Tief aus dem Inneren. Und schreibt sie halt, wie sie da hingekommen ist und überhaupt. Und wo war der Satz, den ich so gut fand? Shit, jetzt habe ich den Satz verloren. Meine Herausforderung, Wertschätzung, Gestand, bla bla bla bla bla, zu entlasten, bla bla bla bla. Na, bin ich blöd, so lange ist der doch nicht. Also es war irgendwie so, dass es halt irgendwie darum geht, dass diese Kolumne vor allem für die Leute ist, die halt daran zu leiden haben an dieser ganzen Menstruationsgeschichte. Und ich habe halt eine Gruppe in dem Ding gar nicht wiedergefunden, das sind Männer. Weil, also gerade halt bei diesen Syndromen sind Männer, glaube ich, die in ganz vielen Beziehungen Blitzableiter spielen müssen. Das sind die, die dann nachts um 11 zur Notapotheke radeln, um irgendwelche Medikamente zu holen oder ähnliches. Und ich finde es halt lustig, dass sie halt alle möglichen Leute so erwähnt und ihr Nutella-Eis dreimal und überhaupt und sowieso. Ja. Weiß nicht, ob jetzt wirklich was verloren geht. Aber sie dankt fürs Lesen, lieb kommentieren und mitleiden. Und ich wünsche euch und mir, also uns, mehr Forschung zu PMS und stets Pommes Gewürzsalz im Haus. Und sie plackt noch ihre neue Kolumne, die sie über Patreon macht. Also scheint momentan nicht so viel Platz oder Engagement zu geben für ja. Das Kellnern geht vor, da kommt halt bares Geld rum. Monothematische. Sag ich mal so. Monothematische Geschichte. Ich yes, Frauenleiden stärker gibt es Geld. Ja, die Frauenleiden stärker und dem Klimawandel angeblich, laut diesem Beitrag hier aus der Schweiz, den uns auch ein Zuschauer über die Meldestelle für Kulturmarxismus eingereicht hat. Und ja, also im Endeffekt. Ja, angeblich haben die mehr Kreislauf. Das Risiko von Totgeburten steigt. Und ich glaube, aber am Ende war es vor allen Dingen gerade interessant. In einem bahnbrechenden Urteil gab der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte übrigens im April 2024 einer Gruppe älterer Schweizerinnen Recht, die Klage gegen ihr Land erhoben hatten. Die Straßburger Richter urteilten, dass Bern deren Menschenrechte verletzt hat, weil es nicht genug gegen den Klimawandel unternommen hat. Laut dem Online-Portal swissinfo.ch meldeten die älteren Klägerinnen gesundheitliche Probleme an, die auf die Erderwärmung zurückzuführen seien, wie etwa Schwankungen der Körpertemperatur während des Menstruationszyklus und der Menopause, die ihre Fähigkeit zur Wärmeregulierung beeinflussen könnten. Ich fühle mich, als würde ich immer wärmer werden, von Jahr zu Jahr, und der Rücken will auch nicht mehr so, fast als würde ich alt werden, wissen Sie, und das kann ja nur der Klimawandel sein. Und die Schweiz, ja. Schweizer Politik, die es wärmer macht. Ich meine, so eine Statistik hätte ich halt einfach nicht genug. Die könnte ja mal die Gletscher abschmelzen oder so, damit was passiert. Dass es ein bisschen kälter wird, ja. Durch die Verdunstungskälte, ne? Ist doch bestimmt kälter, wenn die Gletscher abschmelzen. Chris, du kennst dich aus, ich sehe das schon. Ja, und auch ansonsten, also sie haben ja so bahnbrechende Erkenntnisse, wie arme Menschen haben es schwieriger, mit der Hitze klarzukommen als reiche Menschen, weil die nicht so viel raus müssen und weil die Klimaanlagen haben. No shit, Sherlock. Und so tolle Einsichten wie es gibt ja, nicht so viel. Menschen müssen nicht so viel raus, oder wie verstehst du das? Reiche Menschen müssen nicht so viel raus. Ach so. Okay. Es gibt nicht so viel Forschung, wie der Körper auf die Hitze reagiert, weil die ganze Forschung sich auf Bauarbeiter und Feldarbeiter konzentriert. Und da sind nicht so viele Frauen dabei. Ja. Alter, ich meine, wie stellen die sich das vor, wie in Afrika hunderte, tausende, Millionen Jahre lang Menschen irgendwie, wie stellen die sich das vor? Warum ist das keine menschenleere Wüste, in die sich keiner wagt, weil er sonst stirbt? Da waren die mal in Australien und fucking in der Schweiz rumjammern, weil sie Hitzewallungen haben. Die stellen es ja so vor, dass sie durch die Arktis wandern und so eine Seifenblase um sich rum haben oder so eine große. Einigermaßen stabile wahrscheinlich und warm wollen die auch von innen. Das wäre, glaube ich, eine gute Vorstellung für die. Ja, aber es gibt es, glaube ich, noch nicht. Und jetzt kommt der Presseclub. Renefanz. Der Name, der tut mir schon leid. Ach, Moment, ihr hört noch gar nichts. Sekunde. Ich war jetzt ja viel in Sachsen unterwegs gewesen im Wahlkampf und ich, also gerade in kleineren und mittleren Städten, und ich war schon auch ein bisschen geschockt, wenn man da tagsüber ist, dann sind die Städte leer. Und die einzigen, die man so sieht, sind so junge Migranten, die auf dem Marktplatz sitzen, ne? Die einfach sehr viel Freizeit haben, ne? Und die dann nichts machen. Aber wo es schon auch so, wenn es so in der Nacht auch, und wenn man abends unterwegs ist in den Zügen, die einzigen, die unterwegs sind, sind junge Migranten. Also, und da, das ist jetzt eine, also die machen jetzt nicht unbedingt was, aber das macht was mit dem Sicherheitsgefühl. Und es hat einfach, also das Ländliche in Sachsen, in Thüringen, es hat sich in den letzten Jahren, seit 2015, 2016, einfach von der Ansicht sehr, sehr verändert. Und dadurch, dass halt so wenige andere Leute, andere junge Leute auch da sind, fällt das dann auch so stark auf. Und dadurch, dass die Leute ja dann oft auch nicht arbeiten dürfen, nicht in die Gemeinschaft eingebunden sind, sind die oft wie so ein Fremdkörper. Und das macht was mit dem Sicherheitsgefühl. Ich finde das total interessant. Da sind möglicherweise ein paar gegensätzliche Eindrücke, die man dann einfach nochmal überprüfen sollte. Was ich in ostdeutschen Kleinstädten am Abend vor allem sehe sind oder höre, sind quietschende Reifen, sind Leute in Thorsteiner-T-Shirts irgendwie. Da haben Sie recht, die Straßen sind leer, die sogenannte Zivilgesellschaft ist nicht auf der Straße. Das ist auch eine Kritik, die Sie oft hören. Wo sind denn eigentlich die Kneipen, wo sind die Veranstaltungsorte, warum begegnen wir uns nicht mehr im öffentlichen Raum? Aber dass dort Horden von Migranten rumsitzen, das ist eine Erzählung, die würde gerne noch ein. Hat er mir gerade gesagt, dass sie gelogen hat? Wenn die irgendwo rumsitzen, dann betrifft das doch auch nicht das Sicherheitsgefühl. Das Sicherheitsgefühl betrifft, wenn solche Vorfälle wie in Solingen passieren. Das ist der Auslöser. Ja, und nach solchen Vorfällen leidet das Sicherheitsgefühl, sobald man solcher Gruppen ansichtig wird. Auch an solchen Stellen, ganz genau, ja. Alter Schwede, ey. Die lügt einfach. Das sollten Sie nochmal überprüfen, was Sie da gesehen haben. Gucken Sie doch nochmal richtig hin. Das waren vier Finger. Nee, fünf. Ach nee, doch vier. Obey, Konsum. Genau, das ist der Herr Bange. Der ist mir ja auch schon mal in die Arme gelaufen. Mit dem habe ich schon mal einen Fehler begangen, mich mit ihm zu unterhalten. Das war, glaube ich, so 2016 bei dieser einen FDP-Veranstaltung, bevor ich da Mitglied war. Wenn ihr euch erinnert, da hat er mich ja interviewt. Und da sind da ja auch nicht viel von übrig geblieben, was man irgendwie. Aber wie der Dominik schon sagt, er hat einer Frau gerade ihre Lived Experience, also ihre gelebte Erfahrung, abgesprochen. Nee, er hat ja nur gesagt, das müsste man nochmal prüfen. Also, ja, das ist die freundliche Art und Weise. Oder wie sie hier oben sagen, Christian Bange hält das Bild für verzerrt und sieht die Probleme in Ostdeutschland woanders, nämlich beim Rechtsextremismus. Riechenden Autoreifen und Thorsteinerjacken. Also von der Statistik her ist es eher so, dass jüngere Ausländer im Osten sein müssten, weil die jüngeren Menschen ja viel aus dem Osten weggegangen sind. Und die Frauen sind auch weggegangen. Wo sollen denn die jüngeren Menschen herkommen? Ne? Also das, was er sagt, ist eher weniger nachvollziehbar, als was sie sagt, meiner Meinung nach. Ja, kommen wir jetzt zum Elefanten im Raum, ne? Solingen, Stadt der Klingen. Die Artikel schreiben sich praktisch von selbst. Ich bin da in der Nähe groß geworden. Meine Großeltern haben in Remscheid gelebt. Ich bin oft in Burg gewesen, nach der Burg oder dem Schloss Burg genannten Stadtteil. Um Stadtfest war ich noch nicht. Ja, und drei Tote, glaube ich, momentan, mit mehreren in kritischer Verfassung, mehreren Opfern. Der Täter ist auf dem Weg zum hier Generalbundesanwalt. Oder der mutmaßliche Täter. Und schon das Foto, das hier ausgewählt worden ist, setzt so ein bisschen den Punkt, ich weiß nicht, ob wir es vielleicht kurz zeigen wollen, da ist so ein Solidaritätsmahnmal und anstatt einem Trauerflor oder irgendwas liegt da die Regenbogenfahne, weiß nicht genau. Aber ich meine, erinnert mich an diesen Cartoon, der auf Twitter rumgeht mit der Beerdigung, wo jemand sagt, möchte noch jemand etwas sagen? Und von hinten kommt die Sprechweise, ich bin trans! Okay, den kann ich doch gar nicht. Hilfe. Ja, aber halt, ja was, was hat das, was hat diese Fahne damit zu tun? Was ich, ja, was und dann war es ja auch das Vielfalt-Festival. Genau. Das und Festival, der Bürgermeister, der auch eine Rede gehalten hat, gefahren, der ja. steht irgendwie im Verdacht, Schlepper irgendwie unterstützt zu haben. Da läuft irgendwie ein Verfahren gegen den. Und der hat auch in seiner Rede, da gab es auch so eine Rede, die sie gezeigt haben, die hat er gehalten auf dem Vielfalt-Festival. Da ging, da fiel sogar das Wort Terror. Aber halt in irgendeinem Kontext. Der rechte Terror. Ja, oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, aber ja, also es war schon hohes Ironie-Level auf jeden Fall. Und wir hatten ja auch jetzt erst letzte Woche die Geschichte in Frankfurt am, am Hauptbahnhof, wo einfach jemand einen Rachemord ausgeführt hat in der Öffentlichkeit. Und natürlich wirft das Fragen auf. Und hier der Herr Nikolaidis von Tichys Einblick sagt, Medien und Politik befinden sich derweil in einer unguten Spirale der Leugnung der zumindest denkbaren, wo nicht naheliegenden Gründe für diese Gewalt. Und das ist ja auch schon überholt, weil heute hat sich ISIS ja dazu bekannt, diesen Einschlag durchgeführt zu haben, oder gestern schon. ARD und ZDF sahen zwar dieses Mal ein, dass sie das Geschehen nicht ganz so in den Teppich kehren konnten und berichteten bald nach dem Geschehen live aus Solingen. Aber die kunstvolle Einordnung wollten sie sich dann doch nicht entgehen lassen. So wurde teilweise das arabische Aussehen des Täters in Frage gestellt. Für das ZDF-Heute-Journal Update verstand Lothar Becker aus dem Düsseldorfer Studio nicht, was der Ausdruck ein arabisch aussehender Mann überhaupt heißen sollte. Derweil vermutet der berichtende Tagesschau-Korrespondent, der Anschlag sei vielleicht verübt worden, weil man etwas gegen Ausländer hat. Dem widerspricht eben das laut Zeugen arabisch aussehendes Mannes mit dichtem kurzem Vollbart. Die Beschreibung wird mit Verweis auf den Schock der Zeugen vorerst beiseite gewischt. Ist nicht wahr, oder? Das geht euch gar nicht. Der ARD-Terrorexperte Michael Götschenberg warnt, soziale Medien seien generell mit Vorsicht zu genießen. Internetvideos könnten demnach zu falschen Zeugenaussagen führen. Das sind Töne, wie man sie zuletzt aus England gehört hatte, wo die Labour-Regierung sich Gedanken über eine weitere Verschärfung der Online-Gesetzgebung macht und reihenweise Online-Gedankenverbrechen mit langen Haftstrafen ahndet. Geschlagen werden diese Geplänkel der Öffentlich-Rechtlichen gewissermaßen von der Süddeutschen Zeitung, die von einem mutmaßlichen Anschlag schreibt, als stünde das Gesamtgeschehen oder diese Einordnung noch zur Disposition. Der Spiegel nutzt die Worte Messerattacke und Angreifer, die in diesem Fall eher verniedlichend wirken. Die Tat verkleinern, die Reaktionen verdächtigen. Das entspricht auf unheimliche Weise der jüngst gesehenen britischen Reaktion auf Unruhe unter den Bürgern. Laut Security-Mitarbeitern verlief die Tat sehr schnell. Ein Mann sei mit 2-3 Hieben gegen die Hälse vorgegangen. Die Angegriffenen seien daraufhin umgefallen. So viel zum Modus operandi, der wie schon in Mannheim auf einen in gewissem Maße ausgebildeten Täter hinweist. Die plötzlich umfallenden oder umgefallenen Menschen wurden auch noch von anderen im Publikum mit Schrecken bemerkt und innerlich kommentiert. Dann dachte ich hier, ist einer, der attackiert, wahllos. Trauer und Wut konnten zu den Folgen zählen. Der engagierte DJ Topic spielte aber auf Anweisung der Polizei weiter, um eine Massenpanik zu verhindern. Die ganze Rhetorik von NRW-Innenminister Herbert Reul, CDU, ist derweil auf Deeskalation gerichtet. Reul warnte vor Spekulationen, heißt es auf dem Internetportal des WDR. Aus dem Nichts sticht jemand wahllos auf Menschen ein. Man kann doch nichts sagen zur Person und zum Motiv. So ist die Lage aus der Sicht der Regierenden gut zusammengefasst. Man weiß von nichts, man schweigt und wartet, bis die eventuell erregten Gemüter sich wieder beruhigt haben. Und halt das Ganze, dann kritisiert er halt dieses ganze Bullshit-Bingo. Wir sind mit den Gedanken bei den Betroffenen und ihren Familien. Wir danken den Sicherheitskräften. Wenn du mal runterscrollst, so auf ca. 50%, haben wir eine schöne Collage von El Hagino auf Twitter. Dann haben wir Nancy, haben wir Annalena, Katrin, Ricarda, haben wir so alle. Und das ist halt im Endeffekt dreimal mehr oder weniger der gleiche Text. Der Scholz sagt, man muss mit der vollen Härte des Gesetzes vorgehen, sagt der Scholz. Ja, die volle Härte des Gesetzes wäre so Leute, die ausreisepflichtig sind, wie wir inzwischen wissen, der Täter halt auch abzuschieben. Ja? Das Problem bei ihm war, er hat sich ein halbes Jahr versteckt und dann verfällt das einfach und dann muss man ihm subsidiären Schutz geben, offensichtlich. Also wer sich lange genug vor den Greiftruppen verstreckt, der muss nicht in den Krieg. Super Idee. Sollten wir hier auch einführen. Es ist unsagbar. Wenigstens schreibt Merz was von barbarischer Gewalt, aber auch der ist halt, ja, mit Rückblick darauf, welche Partei maßgeblich daran beteiligt war, dass wir diese Scheiße überhaupt haben, halt auch völlig unglaubwürdig. Übrigens muss man sich gemäß der SPD durchaus mit der fortgesetzten Massenzuwanderung abfinden, die mutmaßlich auch zu dieser Tat, wie so vielen anderen Vergleichbaren, geführt hat. Und eine SPD-Landesaufnahmebehörde in Niedersachsen hat erst diese Woche mit einem sehr laxistischen Schreiben zur Abschiebepraxis auf sich aufmerksam gemacht, das man angeblich ausgesprochen missverständlich und unpräzise formuliert, so Landesministerin Daniela Behrens gewesen sei. Dennoch steht im Raum, dass funktionierende Abschiebungen nicht die Priorität der Landesregierung in Hannover sind. Ach ja, genau, die Geschichte haben wir jetzt ganz vergessen, habe ich jetzt ganz vergessen mit reinzunehmen, ja. Da gab es ja so einen Brief, wo irgendwie drin stand, wenn die Leute aktiven und passiven Widerstand leisten, dann können die quasi wieder gehen, sich auf den Weg nach Hause machen nach Niedersachsen. Und da hatte ich ja erst schon gedacht, dass das falsch verstanden wurde oder so. Aber ich weiß da aus informierten Kreisen, dass dem nicht so ist, also dass das wirklich genauso zu verstehen ist. Und ein passiver Widerstand, falls ihr euch darunter nichts vorstellen könnt, passiver Widerstand... Genau, bedeutet im Endeffekt bewegen. Einfach nur nicht mitgehen. Also wenn die sagen, hier so, da ist jetzt das Flugzeug, bitte einsteigen und du dann dich nicht rührst, das ist ein passiver Widerstand. Oder so. Wenn du aber ein Grundgesetz zum falschen Zeitpunkt vorliest, dann kommen die Cops und nehmen dich mit. Das ist das Land, in dem wir leben. Und dann wurde ich noch darauf hingewiesen, das hat jetzt noch gar keiner thematisiert, dass sie im Endeffekt dadurch, dass in diesem Schriftstück drin steht, es kann dann so, also davon abgesehen werden, die Leute da weiter zu zwingen. Und das sorgt dann dafür, dass man das quasi komplett den Polizisten überlässt und die können sich dann halt überlegen, was sie dann machen. Und es wird natürlich so sein, dass je nachdem, wie sie sich dann überlegen, es hinterher dann halt Diskussionen geben wird. Also wenn sie die Leute dann halt zwingen, dann wird es hinterher heißen, so, ja, musste das wirklich sein? Keine Ahnung, dies, das, jenes. Und wenn es noch schöne Szenen gibt oder so, sind die dann auch irgendwie selber schuld, so nach dem Motto, ja, das könnt ihr entscheiden, haben wir gesagt. Also die Politik macht sich im Endeffekt einen schlanken Fuß damit. Wenn sie jetzt einfach klar sagen würden, unter diesen und jenen Gesichtspunkten ist davon abzusehen und unter den und jenen Gesichtspunkten ist nicht davon abzusehen, dann wäre die Politik halt schuld, weil dann könnte man ja immer sagen, so, ja, ihr habt ja diese Regeln gemacht, die werden ja nur befolgt. Aber mit diesem schönen Wieselwörtchen kann, ziehen sie sich da auch noch schön schlank aus der Verantwortung und die Polizisten können dann selber gucken, wie sie damit klarkommen, wenn die Leute da irgendwie auf sie eintreten oder einprügeln oder so, um sich dagegen zu wehren oder irgendwas. Also, das ist nochmal die Sahne obendrauf auf dem Quatsch. Ja, rot-grüne Landesregierung. Hat sich Niedersachsen ja so hingewählt, also. Ja, den eigenen Untergang gewählt. Naja, so weit muss ja nicht kommen. Ja, in Solingen hat sich aber alles bestätigt, ne? Wohl, der hat sich ja gestellt dann. Genau, ist das von der ISIS angeblich inszeniert, das Ganze. Ja, ÖRR-Block. Ja, wir werden jetzt mal erfahren, wer wirklich schuld ist. Das ist gut schon mal eingeordnet. Wie weit lassen sich die Täter oder Verdächtigen auch bestimmten Milieus zuordnen? Ja, es wird in den letzten Wochen natürlich sehr intensiv über die Frage der Staatsangehörigkeit beispielsweise gesprochen. Was man aber sagen muss, das Merkmal, was viele dieser Tatpersonen verbindet, ist das Geschlecht. Es sind also in erster Linie Männer und es sind junge Männer, die auf Messer zurückgreifen. Das ist aber kein sozioökologisches Merkmal. Das ist geil, oder? Das ist richtig geil. Er redet an der, also er redet die Kultur noch klein und die sozialen Verhältnisse, aus denen die Leute kommen, um damit Männer um die Ecke zu kommen. Männer. Jo. Männer, also wir alle. Wir sind eigentlich alle mitschuld. Das ist so unverschämt, dass du deinen, dass du uns hier alle in Senkel stellst, weil dein Kopfkino nicht zu dem passt, was passiert. Weil du hast gedacht, oh, die nehmen wir einfach auf und die werden das hier ganz toll finden. Und du bist bereit, das bis zum Letzten zu verteidigen. Und wenn du dafür lügen musst, obwohl du viel besser weißt. Du hast so komisch gezögert, als du die Frage beantworten solltest. Als hättest du nachdenken müssen, was du jetzt am besten sagst. Ja. Die in Messern irgendeine Faszination finden, damit ihre Männlichkeit unterstreichen können und damit auch, wie wir das jetzt leider sehen mussten, geplant Straftaten begehen. Es ist also mehr das Geschlecht, über das wir uns Gedanken Straftaten. Müssen. Fucking Straftaten nennt er das. Ja, genau so siehst du aus, als hättest du die Augen einfach zugemacht. Und dabei haben sie dann Messer Akbar gerufen, oder wie? Oder Männlichkeit Akbar, oder was haben die dann gerufen? Guter Einwurf von Ulius Jui, der Herr Pfeiffer war wahrscheinlich verhindert und dann musste der kommen. Der hätte gesagt, Videospiele sind schuld wahrscheinlich. Und Männer. Männliche Männer Videospiele. Spielen ja auch Videospiele. Alles über die Staatsangehörigkeit. Wie weit lassen Sie... Staatsangehörigkeit nicht, das ist ja richtig. Aber da gibt es ja noch was anderes. Ah. Und der Slick-Euphi sagt ja auch, ne? Ist ja einfach so, der Männeranteil ist so stark gestiegen, ne? Deswegen haben wir natürlich auch entsprechend mehr Kriminalität. Das ist ja ganz einfach nachzurechnen, glaube ich. Mehr Männialität, oder? Ja, das ist alles gerade so eine bisschen unübersichtliche Situation. Also wir stehen ja jetzt hier unterhalb der Kirche, der evangelischen Stadtkirche am Fronhof in Solingen. Dort oben auf dem Kirchplatz ist für 18 Uhr eine Kundgebung der jungen Alternativen geplant. Und da waren auch eben schon Vertreterinnen und Vertreter der AfD zugegen. Hier unten, wo wir jetzt gerade sind, ist das Bündnis Wuppertal stellt sich quer der Verantwortliche. Alter. Und hier sind aber mehrere Demos, die hier quasi zeitgleich laufen. Das Bündnis. So, was haben wir da wieder? Wir haben die MLPD, wir haben diesen VVN-BDA, ne? Also. Ja, vor allem die MLPD, die müssen auch immer überall mitlaufen, ne? Bundesstadt Braun in Solingen, Entschuldigung, das ist eben auch, hat auch mit aufgerufen. Jetzt ist hier gerade ein kleiner Tumult im Hintergrund. Alle zusammen! Gegen den Faschismus! Das erinnert mich an damals, als wir diesen Kranz geordert haben, wo dann Faschismus drauf stand. Ja. Nee, die sind doch nicht bunt, die sind alle rot. Ja. Das, um was es den Leuten hier geht, dass sie nämlich ein Zeichen setzen gegen den Faschismus. Und die Idee ist quasi, den Raum für die Trauer freizuhalten in Solingen. Denn dazu war kaum Möglichkeit. Denn schon gestern, kurz danach, als bekannt wurde, was hinter dieser Tat steckt, ist wirklich... Nee, Mister, sag's doch! Sag's doch! Was steckt denn dahinter? Bist du feige oder was? Warum werde ich denn hier nicht informiert für die 1836? Solingen ist Bundstadt Braun geflutet worden von Hasskommentaren und auch die Seite des Veranstalters hier, Wuppertal stellt sich quer. Da sind, da ist die Kommentarfunktion schon abgeschaltet worden. Weil es ja, weil die Leute genug davon haben. Ich verstehe das. Die haben ja kein Ventil. Die werden immer nur Nazi genannt. Ah, ja, genau, bitte. Das zeige ich. Ich wollte doch hier vorhin, habe ich doch schon gesagt, wir gehen ja, hier. Ja, aber du hast mich trotzdem erschreckt mit dem Gesicht. Zusammenfassung ist wesentlich mehr klar als noch gestern, aber vieles eben auch noch unklar. Wir wollen jetzt sprechen mit Susanna Jalek live in Solingen für uns vor Ort. Vielleicht fangen wir erstmal mit der Stimmung in der Stadt an. Wir haben eben noch mal geschaut auf dieses stille Gedenken gestern Spätnachmittag, Frühabend. Da war noch nicht der mutmaßliche Täter gefasst. Wie ist die Stimmung jetzt heute in der Stadt, wo ja der mutmaßliche... Ja, noch da schon mal wieder. Sie schreiben über Messerangriff in Solingen, als zu sagen Attentat, Terrorattentat. Täter gefasst ist. Hat das etwas verändert? Also erstmal hat hier heute ein großer Trauergottesdienst stattgefunden in der Kirche, neben der ich jetzt hier stehe. Das ist die Evangelische Stadtkirche in Solingen. Und hier sind heute mehrere hundert Menschen hingekommen, um einfach einen Raum zu finden, ihrer Trauer, ihre Trauer auszudrücken, um zusammenzukommen, um überhaupt mal zu reflektieren, was hier passiert ist, denn das ist ja jetzt 2 Tage her und viele haben bis heute nicht realisiert, dass hier tatsächlich ein Mann mit einem Messer um sich gestochen hat, 3 Menschen gestorben sind und das war eben... Ja, auch schon wieder, was man hier realisieren muss, ist ein Mann. Ein Mann und ein Messer, das muss man hier realisieren, alles andere muss man nicht realisieren. Mehr war nicht, fragen Sie nicht, hier gibt es nichts zu sehen. Erstmal vielen sehr wichtig, hierher zu kommen, in die Kirche zu beten. Viele haben auch geweint. Ich habe Menschen gesehen, die hier rausgekommen sind, die Tränen in den Augen hatten. Also ja, einerseits gibt es die Erleichterung, dass der Täter gefasst ist und auf der anderen Seite... Der hat sich doch selber gestellt, oder nicht, habe ich gehört. Ja, ich glaube, die Frage... Ja, die Polizei hat den Laden schon durchsucht, wo er war, und er hat sich dann gestellt, praktisch. Beginnt gerade der Prozess der Aufarbeitung überhaupt erst. Hast du denn das Gefühl, dass dieser erste Schock jetzt tatsächlich langsam in so eine Aufarbeitung übergeht? Also, dass die Menschen wirklich langsam verstehen, was da passiert ist und vielleicht jetzt das auch in Worte fassen können, nachdem ja gestern wirklich damit... Ist so geil, wie die von in Worte fassen reden und es nicht in Worte fassen wollen. Also... 18:36. Stimmen gehört aus Solingen, ist einfach noch der blanke Schock und teilweise auch die Sprachlosigkeit war. Sie versuchen zumindest, es zu verarbeiten. Also sie kommen hierher, um zum Beispiel Blumen niederzulegen, Kerzen anzuzünden. Das tun die Menschen auch jetzt aktuell. Ich bin seit dem frühen Morgen hier. Also die ganze Zeit kommen immer wieder Menschen hierher. Es gibt auch ein großes Plakat, darauf ist geschrieben, warum? Fragezeichen. Also diese Frage stellen sich eben auch viele. Was ist der Sinn dieser Tat? Warum musste das passieren? Und sie schreiben eben ihre Wünsche für die Verstorbenen, für die Angehörigen, für ihre Stadt hier auf dieses Plakat. Und versuchen eben auf diese Weise auch zu verarbeiten. Das ist ein Prozess. Ich habe auch mit einer Seelsorgerin heute hier gesprochen, die ansprechbar ist für Menschen, die einfach Gesprächsbedarf haben. Der wird noch eine ganze Weile dauern und es ist ganz normal, dass man am Anfang eher so ein Gefühl von Lähmung hat, bis man dann realisiert, was wirklich passiert ist. Es ist lächerlich, als wenn dann nur Trauer verarbeitet würde. Die Leute, die da trauern, die sind mit Sicherheit auch ganz schön wütend, ey. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, die reden doch so, als wäre das alles nur tragisch, ne? So wie ja, eben, ne? Eine Naturkatastrophe also, ja, oder so. Ja, höhere Gewalt, ne? Ja. Gibt es auch in der Stadt so etwas? Alle in Gottes Hand. Ja. Die Wut oder Unverständnis neben der Trauer und dem Schock, wenn man natürlich sich beispielsweise in den sozialen Netzwerken oder auch an vielen anderen Orten die Reaktionen jetzt anschaut, gerade auch nachdem jetzt klar wurde, der mutmaßliche Täter möglicherweise, wir haben es eben in dem Einspieler schon gesagt, sollte abgeschoben werden, der Islamische Staat, der sogenannte, reklamiert diese Tat für sich. Gibt es in Solingen auch schon solche Reaktionen, dass Menschen wütend sind, dass sie vielleicht auch protestieren oder das noch gar nicht? Es gibt schon Wut, also das habe ich schon wahrgenommen. Es gibt aber eher sowas wie Unverständnis. Also die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die fragen sich, was treibt einen Menschen dazu, so etwas zu machen? Also was treibt einen Menschen dazu, 3 andere Menschen zu töten und andere zu verletzen? Also das ist eben die Frage, die sich viele stellen und was sie einfach nicht begreifen können. Ich möchte lösen, was ist ein Buch, ein heiliges Buch? Ich möchte lösen, was ist eine... Sozialisierung innerhalb einer fundamental religiösen Gemeinschaft. Ich möchte weiterlösen, was ist Radikalisierung durch Prediger, auch in deutschen Moscheen und so weiter und so fort. Was treibt denn dann das? Die Leute wissen das ganz genau da draußen, was diese Leute treibt. Nur ihr sprecht es nicht aus. Ja, das Institut für Strategic Dialogue und alle anderen Experten, die man auf Schnellwahl hat, können das nicht beantworten, die Frage. Das Berkeley Framing Institut. Natürlich diese Nachricht, dass der sogenannte Islamische Staat das für sich jetzt nun reklamiert, ist auch etwas, was die Menschen schockiert, weil es sie in so eine Art weltpolitische Gemengelage hineinmanövriert. Der sich selbst so nennende Islamische Staat, wenn überhaupt. In ihrem beschaulichen Solingen, einer Stadt, wo man sich kennt, wie die Leute mir sagen. Und es gibt auch Sorgen von Leuten, die eben sagen, wir haben Angst, dass es unsere Gesellschaft auseinanderdividiert. Solingen ist eine sehr bunte Stadt. Hier leben Menschen mit Wurzeln in ganz vielen verschiedenen Ländern. Ich habe mit einem jungen Mann heute gesprochen. Und die wollen Eltern alle nicht von bekloppten Islamisten abgestochen werden. Glaub mir, das kannst du mir rundheraus glauben. Nicht einer von denen möchte das. Stamm, der Angst es ist hat, ja ein Iraner wohl gewesen, auch einer von den Toten, wenn ich das richtig, oder ein schwer Verletzten, ich weiß es nicht genau. Plötzlich Dinge vielleicht vermengt werden, dass vielleicht so eine Art Ausländerfeindlichkeit aufflammt, aufgrund eben der Tatsache, dass es sich beim Täter ja um einen Mann aus Syrien handeln soll. Dann gibt es wiederum andere, die sagen, ja, wir müssen über Migrationspolitik sprechen. Also hier kommt sehr, sehr viel zusammen. Ja, und nur gleichzeitig, das I-Wort sagst du nicht, ne? Das sagst du nicht, weil das sagt ihr nicht gerne in solchen Zusammenhängen. Auch so ein bisschen die Botschaft hier beim Gottesdienst, versucht man auch zusammenzustehen und sich eben davon nicht auseinander dividieren zu lassen. Das ist auch ein ganz großer Wunsch, den die Menschen haben. Also du stehst nicht mit Leuten zusammen, die dich für ungläubig, dreckig und überhaupt, die glauben, dass die Welt ihnen zugesprochen ist und dass nur sie und ihr Sky, der die beherrschen dürfen. Mit den Leuten stehst du nicht zusammen. Die stehen in einer anderen Ecke und zeigen auf dich. Das müsst ihr endlich mal lernen. Mit Messer in der Hand. Ja. 7. Oktober, Mädchen. Dinge passieren nicht einfach aus dem Nichts. Wie müssen wir uns denn jetzt das Stadtbild in Solingen vorstellen? Wir haben gestern auch live nach Solingen geschaltet, mehrfach. Da war natürlich alles noch dominiert von Polizei, von Absperrungen, von Sicherheitsvorkehrungen, auch von den laufenden Ermittlungen. Ist jetzt tatsächlich, nachdem der mutmaßliche Täter gefasst wurde, die Polizei quasi verschwunden? Läuft das Leben neben der Trauer und dem Schock in Solingen jetzt wieder ganz normal weiter? Oder merkt man das in der Stadt noch immer an jeder Ecke, was dort geschehen ist? Also zumindest in der Innenstadt merkt man das schon noch. Also hier ist immer noch Polizei da. Ich habe auch eben noch mal 20 Beamte gesehen, die hier über den Platz gelaufen sind. Wir befinden uns ja hier wirklich sehr nah am Tatort dran. Da hinten ist ein Absperrband. Da ist der erst. Da oben steht Messerangriff in Solingen. Und die reden schon drüber. Ja. Yes hat es reklamiert. Wir wissen, wer der Täter ist. Wir wissen, ja, das meinte ich vorhin. Ja, das meinte ich vorhin. Da steht weiter Messerangriff. Ja, die schreiben nicht Terror oder so, sie sagen Messerangriff, hatte ich vorhin schon. Weil die Leute ja nicht wissen, dass das ein Terroranschlag war, wenn die das hier nicht lesen, ne? Dann sind die ein bisschen ruhiger. Messerangriff. Messer hat angegriffen. Der Begriff Terror könnte Teile der Bevölkerung verunsichern. Aber ein männliches Messer war es. Griff der Messerangriff an, oder? Der Fronhof, wo sich die Bühne befindet, wo auch Konzerte stattfanden im Rahmen dieser Feierlichkeiten. Es ging ja darum, 650 Jahre Stadt Solingen zu feiern. Es war ja eigentlich ein Fest der Vielfalt. Dieser Fronhof, wo es eben zu der Tat gekommen ist, der ist immer noch abgesperrt, da darf keiner drauf. Darauf passt die Polizei auch auf. Aber darüber hinaus ist jetzt etwas weniger davon zu spüren. Also hier rundum sind auch Cafés, die haben offen, da sitzen Leute, frühstücken, trinken Kaffee. Da hat das Leben also wieder so ein bisschen zur Normalität zurückgefunden. Aber wenn man mit den Menschen spricht, dann merkt man natürlich, ist das immer noch das große Thema, diese Tat, die hier passiert ist. Und sie sagen, unsere Familienmitglieder, die woanders wohnen, die schreiben uns, Freunde schreiben uns, wie geht's euch? Es ist überall in den Medien. Also Normalität herrscht in Solingen noch nicht. Also ich glaube, sie wäre ja auch gerne Pastorin geworden, ne? Das glaube ich mal. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Den Trauergottesdienst heute Vormittag angesprochen. Wie geht der Tag heute in Solingen noch weiter? Sind noch weitere Dinge heute geplant in der Stadt? Nein, also dieser Trauergottesdienst war heute eben diese eine zentrale Veranstaltung. Die Kirchen in der Stadt stehen weiterhin offen. Das war jetzt die ganze Zeit über schon so. Da sind Seelsorger, also wer Gesprächsbedarf hat, wer sagt, ich möchte mit jemandem reden, ich brauche jemanden zum Zuhören, der kann den ganzen Tag über in die Kirchen gehen und findet dort eben Menschen, mit denen er oder sie sprechen kann. Was wir hören, diese Information habe ich vom Oberbürgermeister von Solingen, Herrn Kurzbach, bekommen, ist, dass der Bundeskanzler morgen hierher kommen soll, Olaf Scholz, morgen Vormittag, so hören wir. Das heißt, dann wird es hier auch nochmal... Ja, was will er machen? Ärmel hochkrempeln oder was? Unterhaken. Ich würde sagen, macht's wie ich und vergesst es einfach. Ja. Ja, bei dem offenen Angebot der Kirchen habe ich mich gefragt, wie viele Moslems denn gekommen sind, um ihr, keine Ahnung. Sie brauchen ihre Seele da nicht sorgen. Also. Ein Trauerakt geben. Ich nehme an, dass der Bundeskanzler dann persönlich hier sich ein Bild von der Lage machen möchte und auch seine Trauer ausdrücken möchte. Sich ein Bild von der Lage machen. Die Toten sind lang weggeräumt. Der Typ ist im Knast. Was will er da? Ein Krematorium checken oder was? Das ist doch auch blöd. Sorgt dafür, dass Leute, die hier unangenehm auffallen, unser Land verlassen. Ja, sie sprechen den überhaupt Tag nicht darüber. Es geht gar nicht ein bisschen um das Problem oder so. Warum haben sie das denn überhaupt gemacht? Ne? Ja, und während wir hier alle beschäftigt waren, gucken wir mal kurz nach Frankreich, was da so passiert ist. In La Grande Motte, in der Nähe von Montpellier im Süden, gab es am Samstag eine Explosion vor der dortigen Moschee. Dabei ist die Tür der Moschee in Brand geraten und ein Typ hat auf der Überwachungskamera, wenn du hochscrollst, sehen wir das Bild der Überwachungskamera, hat dort mit einer Waffe rumgefuchtelt, ist dann vom Tatort verschwunden. Die Polizei hat dann gefahndet, hat ihn im 40 Kilometer entfernten Nîmes gefunden und sich dort eine Schießerei mit ihm geliefert. Ja, Europa. Ja, das müssen wir uns dran gewöhnen. Das ist, wie der Oscar eben im Chat gesagt hat, das ist wie ein Vulkanausbruch, ein Erdbeben, ein Tsunami. Kann man nichts machen. Ja, müssen wir uns einfach dran gewöhnen, dass jüdisches Leben mit Waffengewalt angegriffen wird in unserer Mitte. Von ja, es geht so spiralförmig, ne, nach oben sozusagen. Dann läuft langsam irgendwie spitz zu. Ich bin gespannt, was dann passiert. Irgendwann wird es... Achso, die Synagoge. Ja, ich glaube, du hast eben Moschee gesagt. Oh, Entschuldigung, das tut mir leid. Ich habe, natürlich ist eine Synagoge angegriffen worden. Es tut mir leid, es war eine Synagoge. Sorry. Nur mal so, als Streiflicht, was in Europa so alles passiert? Ja, was in Berlin so passiert ist, eine Gruppe von nicht näher beschriebenen, haben sich hier irgendwie eine Auseinandersetzung geleistet. Dann wurde einem Mann einen Platzverweis erteilt, ein 45-Jähriger. Er zeigte sich uneinsichtig sowie unkooperativ. Ja, und dann hat man den wegschaffen wollen und dann hat sich eine Gruppe von, was stand hier, 30 Personen oder so? Seine anschließenden Festnahme widersetzte er sich durch Versteifen seiner Arme. Unterstützt wurde er dabei durch eine Gruppe von bis zu 30 Personen, aus der sich Einzelne zwischen den Tatverdächtigen und der Einsatzkräfte stellten. Sie versuchten auch, den 45-Jährigen wegzuziehen. Im weiteren Verlauf schlug der Mann gezielt in Richtung des Kopfes eines Polizisten. Dieser konnte den Schlag ausweichen. Im Tumult konnte sich der 44-Jährige aus der Situation lösen und in Richtung Mühlstraße flüchten. Ihm nach einigen Kräfte nahmen ihn fest, wobei er erneut Widerstand leistete. Also in Berlin, da hast du mal eben 30 Leute, die ja sich darum kümmern, dass du nicht festgenommen wirst. Obwohl du eigentlich nur rumgepöbelt hast und bei dir nur gesagt hat, du musst weggehen, Platzverweis. Und dann 30 Leute. Das ist Berlin. Jetzt wird auch woanders, ne? Aber arm, aber gewalttätig. 30 Leute, also ich könnte noch nicht mal 30 Leute irgendwie zusammenkriegen, wenn ich sage, ich lade euch alle ein auf ein Bier oder so. Und da gibt es bei ja, ja, aber das ist halt, und so. Mhm. Diese Communities sind halt anders gestrickt als unsere. Ne? Das ist einfach so. Da ist dann eine Solidarität da, die wir nicht mehr haben, weil wir so gespalten sind in Grüne und Nicht-Grüne und Gelbe und Blaue und Schwarz. Ja. Die sagen, was du hast auch, bekommst auch aus Arabien, ja super, wir sind Freunde und wenn dir ein blöder Weißer was will, dann hauen wir den zusammen aufs Maul. Ja. Haben sie sich so ausgesucht. Funktioniert doch nicht so schlecht, ne? Ja, hier heißt es von Nicaragua. Ja, heißt es, Ortega-Regierung löst 1500 NGOs auf. Das, so spontan denkt man vielleicht, oh, das ist ja beneidenswert, dass sie alle aufgelöst werden da. Aber in Nicaragua läuft das ein bisschen anders mit den NGOs. Das sind dann teilweise irgendwie so Gesellschaften, Vereinigungen, ja, religiöse viel, heißt es hier, aber auch eben, ja, um anderweitig irgendwie Geld verdienen, zu verschleiern und so weiter. Das wird auch, glaube ich, viel Steuern. Das Rote Kreuz ist auch mit dabei. Also. Nicaragua befindet sich unter der Herrschaft von Ortega und das schon seit längerer Zeit in einer Militärdiktatur. Also so sehr ich mir wünsche, dass wir hier in einem demokratischen Land unsere NGOs zumindest die Unterstützung zurückschneiden, möchte ich ja den Amadeo Antonio Jungs ja auch nicht verbieten, dass sie mit ihrem privaten Geld machen, was sie wollen. Ja. Und Ortega ist halt ein übler Diktator. Das war der, der Deutschland irgendwie aufgefordert hat, irgendwie die Hamas irgendwie. Also das ist... Der hat doch diese Klage angestrengt gegen Deutschland vor dem internationalen Gerichtshof. Ja, es wäre sowas, wenn jetzt die Amadeo-Antonio-Stiftung bei uns nur noch mit der BPB manchmal zusammenarbeiten dürfte. Ach so, wie sie es machen, ja. So ja, so würde es sowieso schon tun. Aber es geht hier halt darum, um eine Partnerschaft mit staatlichen Organisationen, die haben müssen. Sonst dürfen sie da irgendwie nicht weitermachen. Ja, das könnte man ja in Deutschland ja auch so machen, weil das ist ja schon der Fall bei den meisten. Also. Ja, genau, die hängen ja zusammen. Ja. Nee, schon GOs. Ja, 5000 hat er insgesamt schon verboten. Und, ja. Komisch, wie sich all diese Lichtgestalten des südamerikanischen Widerstands am Ende doch als knallharte Stalinisten entpuppen. Tja. Krass. Also, ich meine, die Leute verehren Che immer noch, obwohl der halt auch ein knallharter Stalinist war. Sie haben Ortega lang verehrt und ich sag selber, war ich von Chavez eine Zeit lang wirklich überzeugt, als ich noch ein Linker war. Aber am Ende kommt halt immer das, was am Ende kommt. Und mal schauen, wie der Mila jetzt abschneidet. Dann in 4, 5 Jahren oder so. Ja, gut, der passt ja nicht rein in die Liste. Also. Ja, eigentlich nicht, ne? Aber nee, also Guerilla. Enttäuschen kann er auch. Ist ja, auch immer so. Ja, enttäuschen kann der auch, aber der wird ja nicht zum neuen Diktator werden. Also. Hm. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Und der wurde ja auch gewählt, also. Ich habe lange überlegt, wird er gewählt, also wird er auch wieder zur Wahl stehen. Haben die eigentlich sowas wie Term Limits in Argentinien? Was das wäre? Nee, weiß ich nicht. Ja, der Artikel hier, der tut mir ein bisschen im Herzen weh, weil es geht hier um Energie und es geht um Finanzen und Wirtschaft und da fehlt mir jemand, der sich irgendwie nicht meldet, wenn also jemand weiß. Oder sehr kleine Preis abgeblieben ist, würde ich mich sehr über ein Lebenszeichen freuen. Price. Ja, die Netzbetreiber in Deutschland schlagen Alarm, schreibt die Frankfurter Rundschau. Der Grund ist, dass die Kosten für diese Einspeisevergütung für Solarstrom immer weiter ansteigen. Inzwischen sind es 20 Milliarden Euro, die Netzbetreiber ausschütten müssen an Leute, die Strom einspeisen, weil das halt so hoch gefördert wird. Können die Netzbetreiber den Betrag nicht decken, kommt der Bund für die Differenz auf. Bis Juli 2024 hat die Bundesregierung bereits 11 Milliarden Euro aus diesem Grund an die Netzbetreiber überwiesen. Wahrscheinlich müssen es 12 insgesamt werden dieses Jahr. Aber nee, andersrum. Es sind 12 bisher insgesamt ausgeschüttet worden. 11 Milliarden hat die Bundesregierung bezahlt. Die gigantische Summe wird nach Experteneinschätzung in den nächsten Jahren nur noch steigen. Der Energieökonom Christoph Bauer von der TU Darmstadt sagte gegenüber eben Media, dass ohne drastische Korrekturen bei den Fördermechanismen ab 2026 mit Kosten von mindestens 30 Milliarden Euro pro Jahr zu rechnen ist. Also völlig irre eigentlich. Ich habe in Erinnerung, dass wir das letzte Woche, vor 3 Wochen oder so, da gab es eine Meldung, dass die Vergütung da umgestellt wird. nämlich dass nur noch bezahlt wird, was dann auch geliefert wird sozusagen, dass sie Betreiber von Solaranlagen oder von Windkraftanlagen sich selber Speicher hinstellen sollen sozusagen, damit sie dann abends nochmal Strom verkaufen können, den sie dann gespeichert haben. Ja, weiß ich, das war aber auch, glaube ich, nur ein Vorschlag bisher. Das ist noch nicht umgesetzt. Das ist natürlich so gesehen ein bisschen nicht genau genug recherchiert, meiner Meinung nach, der Artikel irgendwie, keine Ahnung, fehlt irgendwie was. Ich weiß nicht, von wann der jetzt genau ist. Aber der war frisch, da habe ich drauf geguckt. Ja, ja, das ist nämlich jetzt bei der Frankfurter Rundschau nicht unbedingt. Ja, gut, aber die ist, also, das ist ja schon eine Sache. Wir bezahlen immer noch eine Förderung. Und das sagt hier eine von den sogenannten Experten auch. Heute in Zeiten, in denen Solarzellen absolut marktfähig sind und in der Regel die günstigste Energiequelle darstellen, ja, siehste, war frisch, brauchen wir dieses veraltete Instrument der EEG-Förderung nicht. Die Regulatorik und das, was jetzt gerade aus Marktsicht sinnvoll wäre, widersprechen sich. Weil das Problem ist, es gibt da mehrere Möglichkeiten. Das Ding ist, du kannst in Deutschland heutzutage nicht sagen, ich speise das dann erst ein, wenn halt Strom gebraucht wird. Weil du darfst in Deutschland nicht aus deiner eigenen Batterie ins Netz einspeisen. Du darfst nur frisch selbstgemachten Strom einspeisen. Und es gab letztens irgendwie so eine Meldung, dass du noch nicht mal deinen eigenen Strom speichern darfst dann oder so. Wenn du dann... Doch, das schon. Okay. Das sind, darfst du inzwischen schon. Das Ding ist aber, es gibt ja Zeiten, zu denen der Strompreis negativ ist, weil so viel Strom da ist, dass das Netz den gar nicht verkraften kann. Ja. Und die eine Möglichkeit wäre halt zu sagen, okay, ihr speist Strom ein, dann zahlt ihr in Zukunft auch bei einem negativen Strompreis den Ausgleich, weil wir fördern das weiter. Wir fördern, dass Leute Energie erzeugen, die dann bei einem negativen Strompreis eingespeist wird. Also ist völlig unsinnig alles. Dann sagen, dann finde ich ganz interessant, dass sie hier sagen, auch, es gibt ja Leute, die sagen, wir brauchen halt Speicher. Da sagt der eine Experte, ja. Also irgendwie, wenn wir diesen so einen Speicher bauen könnten, dann wäre der irgendwie 4000 Fußballfelder groß. Und würde praktisch 1% der Weltjahresproduktion an Lithium benötigen. Ja. Um 10.000 die aktuell produzierten Überschuss von 10.000 Megawatt für eine Stunde zu speichern, braucht es eine Batterie, die 5 Milliarden Euro kosten würde, eine Fläche von 4.000 Fußballfeldern in Anspruch nehmen würde und die Lithiummenge, die allein für diese Batterie benötigt würde, läge bei etwa 1% der Weltjahresproduktion. Dann gibt es halt hier wieder die tolle Idee mit den E-Autos, dass man das dahin irgendwie. Und der zweite Vorschlag ist halt, alle weiteren Anlagen, die Strom ins Netz einspeisen, müssen einen Smart Meter bekommen. Damit können dann bei einem Einspeiser bei negativen Strompreisen die entsprechenden Kosten belastet werden. Das würde ganz schnell dazu führen, dass bereits bei der Installation die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, dass in solchen Zeiten eine Einspeisung unterbleibt. Und das Lustige ist, ich habe vor ein paar Jahren Praktikum gemacht bei einem großen deutschen Hersteller für Thermotechnik. Und dann haben wir genau so ein Gerät, ich war in der Entwicklungsabteilung, wir haben genau über so ein Gerät gesprochen, dass sowas könnte. Ja. Ja, ich meine, so ein großer Speicher ist vielleicht eine schöne Sache, aber vielleicht auch gar nicht unbedingt was man braucht. Wenn die Betreiber von Windrädern sich dann irgendwas anderes, müssen ja nicht unbedingt Lithiumspeicher sein. Da können ja auch Bleispeicher oder keine Ahnung was sein. Ja, davon spricht er aber auch. Und er sagt, wir kriegen den Strom aktuell nicht dorthin, wo wir ihn brauchen. Wenn der Wind im Norden weht, bekommen wir die Strommengen aufgrund von Leistungsengpässen noch nicht in den Süden, wo er gebraucht wird. Der Zubau von Windkraft im Norden der Republik muss synchronisiert werden mit der Verfügbarkeit zusätzlicher Übertragungskapazitäten. Das Prinzip viel hilft viel, führt uns weiter in Richtung Destabilisierung, so die Einschätzung des Experten. Ich weiß nicht, ob man eine dickere Leitung dafür braucht. Man muss es vielleicht ein bisschen zeitlich besser strecken. Ne? Deswegen hier auch Kurzfristspeicher für die Anlagen, finde ich irgendwie, ehrlich gesagt, noch mit am sinnvollsten. Ja. Das hat alles doch Spaß. Wenn Deutschland in Atomkraft investiert hätte, gegen 2002, meine ich, war da gemeint, hätten sie 500 Milliarden gespart. und jetzt bessere Klimawerte oder irgendwie sowas. Ist doch scheißegal, ist doch nur unser Geld, was sie da raushauen. Ist ja nicht ihr davon, dass, die Anschaffung der Atomkraftwerke ja auch einiges an Förderung verfrissen hat. Das waren, glaube ich, auch nochmal so 200, 300 Uiuiui, mit 500 Mark. Milliarden kannst du aber schon ganz gut Atomkraftwerke fördern, glaube ich, du. Ja, kannst du schon einiges fördern, ganz genau. Vor allem stehen die dann da auch noch 20 Jahre und machen weiter, während du die Förderung schon amortisiert hast. Ja. Gott verfickt noch mal ein bisschen Hirn für unsere Politiker. Das kann doch nicht so viel verlangt sein. Ja, ich meine, man muss ja zugeben, dass die Atomkraft in Deutschland schon ziemlich, also das haben sich schon wirklich sehr, also ich glaube auch die Mehrheit gefreut, dass das irgendwie abgeschaltet werden sollte, zu dem Zeitpunkt, als das geplant wurde. Aber es ist ja viele falsche Informationen gelaufen und die Meinung ist heute auch nicht mehr so eben. Klar, das ist ja ein Teil des Gründungsmythos der Grünen, dass man gegen die Atomkraft ist. Und deswegen musste man natürlich gegen die Atomkraft sein, bis zum Letzten. Ja. Und genug dumme Leute haben die gewählt. Also muss das ja dann so gemacht werden. Ja. Und du kannst es ja nicht einsehen, dass einer der Gründe, warum es dich gibt, einfach Quatsch war. Also und deswegen haben wir jetzt den Soldat. Ich habe es eingesehen. Ich war früher Atomkraftgegner. Ich habe auch einiges eingesehen in letzter Zeit. Ja, vor allem mit dem Ausdruck, dass wir vielleicht sogar Reaktoren kriegen, die unseren Müll irgendwie weiterverarbeiten können, dass er dann am Ende weniger strahlt und trotzdem noch Strom daraus kriegen oder so. Ja, ich warte ja immer noch so auf so Aggregate, die du dann in LKWs, Autos einbauen kannst und so. Schon so ein Nuklearauto, das finde ich. Ein Fluxkondensator. Ja, genau. Ja, aber was ich realistisch fand, waren diese Reaktor in der Box, wo du halt eine große Kiste baust und dann kannst du das Ding irgendwo vergraben und ein Kabel rausführen und dann läuft das da. Ja, wie ich das richtig verstanden habe, braucht man auch nicht mehr unbedingt bei allen Konzepten Uran oder so. Man kann das auch mit anderen Sachen machen. Und man braucht auch nicht immer irgendwie die 100%, die sind dann irgendwie nur zu 60% angereichert oder so, habe ich irgendwo gelesen, ich weiß es nicht mehr. Kann auch sein, dass es jetzt falsch ist, aber ich meine jedenfalls, dass da auch mal eben andere Sachen zum Einsatz kommen und die eben weniger gefährlich sind, weil sie schon von vornherein nicht so stark radioaktiv sind. Ne? Toi, toi, toi. Ja, dann können wir doch Hoffentlich erlebe ich das noch in meinem Leben, ey. Ja, dass wir das nochmal kriegen hier. So was Schönes. Aber, Machen wir nicht so ungefährliche Sachen, Reaktoren? Also Wackelpudding-Reaktor. Weiß ja nicht, wenn er ein bisschen weniger Energie gibt als so ein Uran, das macht ja nichts. Ja, so, ja, oder den Moralin-Reaktor, der aus unseren Moralvorstellungen einfach Strom erzeugt. Wie wär's damit? Er produziert ohne Ende. Nur keiner eine Technik gefunden, die das herstellt, ne? Die das möglich nicht macht. Ja, wir müssen einfach mehr Leute importieren in Deutschland, dann werden die das schon herstellen. Was ist denn, wenn wir zu diesen Spitzenzeiten, wenn dieser Strom so negativpreisig ist, einfach alle Lichter anmachen? Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Und laute Musik. Ja, bin ich gar nicht mehr zu Hause, ne, um die Zeit, wenn das dann nötig wäre. Ja, ist ja egal, kann nur ein Automaten machen, freuen sich die Nachbarn. Was die Österreicher machen, wenn wir Negativpreise haben? Ja, die speichern das in ihren Wasserkraftwerken. Ja, genau, die schicken das Wasser den Berg rauf und lassen es wieder runterlaufen, einfach nur, weil es Geld einbringt. Weil es nämlich Plus bringt. Ja, aber sowas möchten die Grünen nicht, weil das zu großer Landschaftseingriff ist. Ja, aber in dem Fall geht es ja auch noch nicht mal darum, die speichern ja das Wasser gar nicht oben auf dem Berg, die lassen es direkt wieder runterlaufen. Es geht nur darum, den Strom zu verbrauchen, damit sie Geld daran verdienen, weil wir ja dafür bezahlen, dass die es verbrauchen. Mhm. Ne, negative Preise. Mhm. Ja. Absurder geht das wirklich nicht mehr. Und von wegen günstig oder preiswert oder billig. Ja, billig ist eben auch nicht wertvoll. So, schließt sich doch der Kreis. Das müsste man vielleicht. Ich könnte der Bundesregierung anbieten, meinen Zockhobel während der Arbeit einfach laufen zu lassen. In irgendeinem Spiel. Mit hoher Grafik. Ja, ist doch ganz einfach. Gegen den Klimawandel lassen wir einfach unsere Klimaanlagen laufen. Das ist doch auch eine gute Idee. Wofür hat man die auch, die Dinger? Jawohl. Ja, wir machen die Erde damit ein bisschen kälter. Ist gut. In China gibt es eine Höhle, die ist so groß, die hat ein eigenes Klima mit eigenen Wolken und so weiter. Boah. Und das nur wegen dem Kommunismus. Oh, das weiß weil ich der nicht so genau. gut ist. Da wollte sich irgendjemand so tief eingraben, wahrscheinlich. Nie wieder was vom Kommunismus hören. Gibt es in dieser Höhle einen Wald? Ist doch die Frage. Und kann man da hingehen? Aber weiß ich nicht mehr genau, ob da unten auch ein Wald drin war. Ich glaube nicht. Nee, das weil sonst könnte ich da nicht leben. Naja, nee, leben kann hat der Chinese nicht. Überhaupt Wald? Doch. Stimmt. Aber der holzt den dann ab, wenn das gut ist für das Kollektiv. Aber nur dann. VEB Wald. Das ist eigentlich eine gute Idee. Bitcoin Mining. Du baust so eine riesige Bitcoin Mining Farm, staatlich. Hm. Und immer wenn der Strom negativ ist, schmeißt du das Schissding an. Aber Bitcoin ist doch Teufelszeug. Ja, genau. Wir haben doch gerade richtig Kurve. Ich meine, wir haben alle gelacht, als die einfach den großen Batzen Bitcoin verkauft haben, da die Sachsen. Ne? Und dann kam der große Abflug. Na unten. Ich weiß nicht, hat er sich inzwischen erholt? Ja, schon dreimal und dreimal wieder abgestürzt. Dann. Okay. Bitcoin müssen wir sich echt mal ein bisschen abgucken. Ich folge ja, ich oute mich mal. Ich bin zu alt für Krypto-Scheiß. Ich verstehe das nicht. Also ich habe ein bisschen was. Oh, und das ist auch schon über 100% gestiegen, aber... Mit Bitcoin sind schon einige Millionäre geworden, aber wenn der Euro immer weniger wert wird, was hast du dann davon, ne? Ja, Millionär wäre nicht, aber das soll ja den Wert auch halten. Das ist ja Sinn und Zweck dahinter. Das soll ja eigentlich gar nicht einen reich machen, das soll ja eigentlich den Wert halten. Blöde ist, wenn an irgendeinem Punkt das Internet ausfällt. Ja, ich verweise da nochmal auf das Buch, was ich hier auch vorgestellt hatte, Die Orange Pille von dem Ijoma Mangold. Sehr gutes Buch, wenn ihr euch über Bitcoin schlau machen wollt, was der Sinn und Zweck dahinter ist. Der hat das ganz gut erklärt. Genau, Höcketaler, der Britmaster hat Höcketaler gekauft. Die steigen sicher auch im Wert. Ja, prinzipiell ist der Vorteil von Bitcoin genau wie der von Gold eben, dass es nicht so etwas vermehrbar ist, ne? Vermehrungsfähig genau. ist, wie Geld eben. Und deswegen... streicht das auch im Verhältnis zu den Euros und Dollars immer mehr, weil die eben immer mehr gedruckt werden. Ne? Und der Bitcoin Affencoin so. Wann ist halt die Frage. Würde man sich ja basteln, aber bringt halt nicht so viel. Affentaler wenn schon, oder? Affentaler. Oh ja, so ein Affentaler. Ich habe mich mit diesen Regionalwährungen mal ein bisschen beschäftigt. Es gibt schon verschiedene Projekte, aber meistens machen die so 1:1 zum Euro. Das hat dann auch nicht so richtig Hand und Fuß und die Leute, die da mitmachen, irgendwelche Unternehmen oder so. Das sind der örtliche Heilpraktiker, die Friseurin und der Demeterladen um die Ecke oder so. Da von dem König von Deutschland oder wo? Nee, verschiedene Projekte, Regionalgeld. Muss man gucken, Regionalgeld.de. Was macht der eigentlich? In Chiemgau läuft zum Beispiel was relativ Bekanntes. Chiemgauer oder so. Das ist ein ganz interessantes Thema auf jeden Fall. Wir können doch ruhig mal über Sachen reden, von denen wir nichts verstehen, Oscar Wilde. Wenn wir haben ja jetzt niemandem Investitionsempfehlungen gegeben. Und ich habe doch ein gutes Buch empfohlen, wo das beschrieben wird. Also. Und wir sind doch nicht so böse wie Jasmin Kosubek. Nicht so. Der Noki-Taler kaufe ich auf jeden Fall, wenn er kommt. Ich bin nur sagen, wo ich den finde. Den hat der Noki gerade im Chat angekündigt. Achso. Ja, stimmt. Es gab schon diese Affen-NFTs, diese Board-Apes, oder wie die sich nannten. Affen-NFTs, oh, irgendwelche. Ja, das waren so Bilder von so Affen und irgendwelche Leute wie Jimmy Fallon und. Wisst ihr noch, das wird dann immer in diesem, wisst ihr noch, wie peinlich die 2020er waren? Ja. Zukunft so. Genau. Und dann haben sie alle diese dummen Affen gekauft, weil sie bescheuert sind. Ja, das heißt alle, also. Ja, aber genug Leute offensichtlich. Das war ja eine Blase. Ohne Ende. Ich habe mir eine Doku drüber angeschaut. Ich weiß nicht, wie groß das wirklich war. Kann ich dir nicht sagen. Kam mir nicht so vor. Du hast sicher eh die Sachen meist selber verkauft irgendwie. Ja, das ist auch wahr. Ja, geht in den Wald, lest Knicklicht und Miete pro Kopf, geht auf thatsafespace.net und abonniert das Morgenmagazin, weil das sehr gut ist. Und fördert natürlich, was der Freiheit dient. Und lasst euch nicht irgendwie Blödsinn erzählen von den Medien. Das scheint mir wieder mal angebracht, das deutlich und laut auszusprechen. Passt auf Volksfest auf, aber lasst euch den Spaß nicht verderben. Ne? 10 Jahre Gamergate. 10 Jahre Gamergate. Wir haben euch alle gewarnt. Wir haben alle gewarnt. Jeder, der jetzt meckert, dem könnt ihr sagen, die Weltraumaffen haben euch alle gewarnt. 10 Jahre fast schon. Warnen wir vor genau der Scheiße, die passiert. Und wie Cassandra gelten wir im eigenen Lande nicht. Aber ist auch einiges passiert in der Zeit, oder? Also ich meine, ist natürlich alles viel, viel schlimmer geworden, vor allen Dingen. Alle unsere Albträume sind wahr geworden, die wir vor 10 Jahren formuliert haben. Wow. Alles. Alles davon ist Scheibe für Scheibe wahr geworden. Wir waren der lustige Frosch im kalten Wasser und jetzt ist es schon ganz schön warm hier. Und ich fühle mich auch, als würde ich homosexuell werden. Da ist was in dem Wasser drin. Ja, ich reflektiere das mal. Vielleicht eine Analyse bis nächste Woche vielleicht. Ne? Vielleicht aber auch nur bestimmt. Ja, lasst euch gut gehen. Umringt euch mit tollen Menschen und habt Erlebnisse, die irgendwie den Alltag durchbrechen. Schöne Woche.